Also eigentlich wollten wir für den zweiten Teil jetzt sondern zu dem Teil der Kategoriendiskussion kommen, der sich auf Kapitalismus bezieht, also Handlungsfähigkeit, restriktiv verallgemeinerte, sozusagen in diesem Ablauf, also in dieser Konzeption sozusagen, dass man natürlich Gesellschaft nur konkret analysieren kann, insofern auch, wenn man dann sagt, man möchte die Begriffe dahingehend weiterentwickeln, dass sie bestimmte Grundkonflikte einer großen Gesellschaftsformation sozusagen thematisieren können, unabhängig von der empirischen Frage, ob die da thematisierten Probleme einschlägig sind in dem jeweiligen Fall oder nicht, dann muss ich das auf spezifische gesellschaftliche Verhältnisse beziehen und in diesem Fall Kapitalismus. Und dann kommt in der Logik sozusagen der GdP ja dieser Abschnitt, wo er dann, wo Holzkamp ein Kurzreferat praktisch der grundallgemeinsten Kategorien sozusagen der Kapitalanalyse von Marx macht. Also sozusagen grob gesagt die ersten 80 Seiten plus Lohn als gleichzeitig, also Lohnverhältnis als Gleichzeitigkeit von Freiheit und Ausbeutung und versucht sozusagen die dortigen Dimensionen dann in diese aktuellen Begriffe einzufließen. Das wäre jetzt eigentlich sozusagen die Runde, die jetzt dran ist. Ich weiß nicht, wer von euch anfangen möchte. Ich würde anfangen und erstmal fragen, wer hat denn das Papier gelesen, was ich auch dann ins Internet gestellt habe? Okay, ich lese es jetzt nicht vor, ich bin nicht fertig, sondern versuche möglichst kurz die Grundzüge dessen, was ich dort notiert habe, anzuschreiben und zu erzählen, zu visualisieren. Ich hoffe, dass dann das Verstehen. Ein Knibbel an der Tafel, bitte. Mach nicht Squeak. Okay, ich auch. Okay. Restriktive. Shit. Verallgemeinerte Handlungsfähigkeit. Das ist, wie wir ja alle wissen, nicht so, dass sozusagen der Widerspruch zwischen diesen Kategorien gefasst werden soll. Also die widersprüchlichen Verhältnisse im Kapitalismus werden nicht durch restriktive versus verallgemeinerte Handlungsfähigkeit samt von Typologisierungen, die man da vornehmen kann, du bist restriktiv, du bist verallgemeinert, was ist alles Quatsch, so sind die nicht gedacht, das sind analytische Kategorien. Auf der Seite hier ist sozusagen der eigentliche Widerspruchspol, wenn man so sagt, wenn man es so nennen will. Also hier geht es um die Widersprüchlichkeit innerhalb des Kapitalismus. Ich nenne das jetzt mal die Widerspruchsseite. Und diese Seite ist sozusagen die Seite der zweiten Möglichkeit. Die Seite, die ich jetzt mal nenne, die Utopie-Seite. Utopie-Seite insofern, als dass es natürlich immer darum geht, auch im Konkreten zu gucken, welche anderen Handlungsmöglichkeiten habe ich jetzt hier in meiner problematischen Situation. Aber die geht ja nicht in der Unmittelbarkeit auf, sondern ist dann vermittelt über die gesellschaftlichen Institutionen und so weiter, irgendwann auch bezogen auf das, auf die gesamtgesellschaftlichen Verhältnisse. Und da ist die Frage, wenn ich nicht in struktureller Selbstgemeinschaft diese gesellschaftlichen Verhältnisse, wie sie sind, also den Kapitalismus reproduzieren will, sondern in der Perspektive ihn aufheben will, wie ist dann diese Utopie-Seite geschaffen? Wenn es die nicht gäbe, würde auch diese Konstruktion so keinen Sinn ergeben. Das heißt, kritische Psychologie braucht quasi beide Seiten und muss die auch gesellschaftstheoretisch fundieren. Also auf der Seite geht es um eine adäquate Analyse des Kapitalismus, ja, auf dem jeweils möglichst konkreten Stand, wie geht. Und auf der Seite geht es, worum geht es da? Da geht es um eine allgemeinmenschliche Emanzipation. So, hier wird es jetzt vielleicht konfliktreich. Was heißt denn das? eine adäquate Analyse auf dieser Seite. Bisher ist die Konstruktion so, dass gesagt wird, dass Kapitalismus grob strukturell bestimmt wird als antagonistische Klassengesellschaft. Ich sage, dass das in den 80er Jahren, als auch die heißen Kämpfe in den entsprechenden Duktus und so weiter geführt wurden, war das auf diesem Level in der damaligen historischen Situation vielleicht auch die angemessene Beschreibung der Situation. Heute ist es nicht mehr, sondern ich behaupte, es handelt sich nicht um eine antagonistische Klassengesellschaft, mit der wir es zu tun haben, sondern es handelt sich um eine Klassengesellschaft, in dem Kapital und Arbeit sich gegenüberstehen, also das ist ein Widerspruch, aber es ist ein immanenter Bewegungswiderspruch innerhalb des Kapitalismus und kein antagonistischer Widerspruch, mit dem ja verbunden war die Perspektive einer Aufhebung, und zwar der Gestalt, dass die eine Klasse, die bisher subalterne Klasse, unterdrückte Klasse, die Arbeiterklasse, ihre Interessen durchsetzt, indem sie die Macht erobert und die andere Klasse von der Bühne abserviert und dann auch unterdrücken muss, weil die natürlich dagegen sein werden, dass sie abserviert werden und dann als Arbeiterklasse die Macht erobern und die Verhältnisse dann neu gestalten. So war bisher die andere Konstruktion. Ich will nochmal darauf hinweisen, was das auf der Seite der Entwicklungsmechanik, Logik, die da drin steckt, wie das zu denken ist. Antagonistische Klassengesellschaft hieß unvereinbarer Widerspruch, wo sich dann aber ein Pol dieses Widerspruchs durchsetzt. Das ist eigentlich von der Dialektik her eine sehr komische Konstruktion. Weil normalerweise ist der Begriff der Aufhebung dadurch bestimmt, dass die Widerspruchspole sozusagen als Widerspruchspole nicht verschwinden, sondern in einer neuen Art und Weise auch in aufgehobener Form sozusagen weiter existieren. Nicht als solche, aber in dem, was sie auch repräsentieren. Also zum Beispiel die Tatsache, dass Stoffwechsel in der Natur stattfindet, Arbeit, ja, diese Tatsache wird nicht verschwinden. Und dass, sage ich jetzt mal, der Prozess organisiert werden muss, um dem als Kapital zu bezeichnen, auch dieser Aspekt wird nicht verschwinden, sondern der wird aufgehoben. Aber so war es nicht gedacht, sondern es war eben. Die Konstruktion war eher so Antagonismus, die eine Seite setzt sich durch, buttert die andere Seite unter, weil sie unterbuttern muss, brauchen wir auch noch die entsprechenden Instrumente, sprich wir brauchen einen Staat und so weiter. Was das dann geworden ist, haben wir erlebt, das war Realsozialismus. Realsozialismus war im Prinzip die Umsetzung dieser Konstruktion. Das war auch historisch plausibel, nachvollziehbar und aus meiner Sicht ist damit auch das Maximum an, würde ich heute sagen, innerkapitalistischen Entwicklungspotenzen realisiert worden. Also sozusagen die zivilisatorischen Entfaltungsmöglichkeiten, die der Kapitalismus bot, sind in dieser Konstellation auch zur Geltung gekommen. Sie wurden nur verwechselt mit einer Vorstellung von allgemein menschlicher Emanzipation. Man dachte daran. Ich dachte auch daran, aber ich habe das vertreten. Ich habe auch damit argumentiert, letztlich irgendwann mal fliegt natürlich der Staat weg und dann ist es auch nicht mehr nötig, Kapitalisten zu unterdrücken, weil die sind ja dann nicht mehr da und die ganzen Agenten und Zulieferer etc. pp., weil es dann ja alles international alles eins ist und dann gibt es diese Problematik nicht mehr. Dann kann auch der Staat absterben, hieß es, und diese ganzen repressiven Maßnahmen, die man zwischendrin braucht, können verschwinden. Das Problem dieser Konstruktion ist, empirisch war es so und ist es immer noch so, dass man sich einen totalen Widerspruch organisiert, wenn man erstmal das, was man abschaffen will, zu einer unglaublichen Stärke aufrüsten muss. Was dann auch als Funktionärswesen und so weiter kritisiert wurde. Mit dieser Problematik ist die Arbeiterbewegung und der Arbeiterbewegungsmarxismus, so will ich es jetzt mal nennen, nicht klargekommen. Konnte dieses Problem nicht lösen, ich glaube, weil es nicht lösbar war. Weil der eigentliche, nicht antagonistische Widerspruch, Klassenwiderspruch, der ein Klassenwiderspruch ist, aber nicht antagonistisch, der wurde eben verwechselt mit sozusagen dem Hebel zur Lösung dieses Konflikts. So, das ist eine starke Behauptung, über die können wir ständig diskutieren und sollten wir auch tun. Jetzt muss ich das noch ein bisschen weiterentwickeln, weil natürlich die Frage ist ja, wie denn dann? Und wie kann man das nicht anders, wie kann man das jetzt anders konstruieren weiter, wenn das jetzt ein nicht antagonistischer Klassengegensatz ist? Kann man denn, reicht das dann aus, zum Beispiel wie Morus, ich habe das kritisiert, einfach nur zu sagen, naja, Kapitalismus ist, wenn da irgendwie Profit maximiert wird. Übrigens, das, was du da vorgeschrieben hast an allgemeine Aufzählung von Warenproduktion und so weiter, das kann ich mit dazu nehmen, das finde ich auch nicht ausreichend. Kann man das anders fassen? Muss man das anders fassen? Ja, meiner Meinung nach muss man das anders fassen. Worum geht's? Was ist Kapitalismus? Grundfrage, klar, Kapitalherrschaft, natürlich. Aber ich glaube, dass man es ist nicht ausreicht, auf dieser Ebene anzusetzen, auf der es zum Beispiel um Profit geht. Da geht es um Ausbeutung und die einen nehmen den anderen das weg, was sie produziert haben und so weiter. Keine Frage. Man muss aber weiter unten, sage ich jetzt mal, ansetzen und Folgendes notieren, oder ich notiere, es handelt sich um eine getrennte private Produktion. Also da sind einzelne Produzenten, Kapitalisten, die besitzen die Produktionsmittel, deswegen können sie das organisieren. Die organisieren jetzt die Produktion getrennt. Was hat das zur Folge? Die Trennung hat zur Folge, dass sie das Zeug tauschen müssen. Deswegen entsteht Markt. Deswegen ist Markt notwendig. Deswegen entsteht ein allgemeines Äquivalent. Deswegen entsteht sowas wie Wert. Und Wert ist nun tatsächlich die gesellschaftliche Allgemeinheit. Weil die gesellschaftliche Vermittlung von Produktion und Verteilung über diesen Wert organisiert ist. Deswegen spielt er so eine große Rolle. Das ist die gesellschaftliche Allgemeinheit, die im Kapitalismus entsteht. Zack. Herrschaft gibt es im Kapitalismus, aber Herrschaft ist nun nicht mehr, würde ich behaupten, oder das ist eines meiner Hauptkritikpunkte in dem Papier, was ich geschrieben habe, Herrschaft ist nicht dadurch zu begreifen, indem man sie personalisiert fasst. Also meine Hauptkritik richtet sich jetzt, was die kritische Psychologie angeht, dagegen, dass Herrschaft als Personifikation von sachlichen Verhältnissen gefangen wird. Sachlichen Herrschaftsverhältnissen. Hast du ein paar Zitate mal? Also bei okay. Oder irgendwie, also ich finde es ein bisschen. Ich lese jetzt das Zitat von Klaus Holzkamp vor. Tatsächlich sind aber im Zusammenhang marxistischer Gesellschaftstheorie Begriffe wie die Herrschenden, die Beherrschten, die Kapitalisten, die Ausgebeuteten etc. nicht auf konkrete Individuen zu beziehen, soweit klar, oder ähnliche zu beziehen, sondern sie bezeichnen lediglich Charaktermassen, Individualitätsformen als Personifikationen bestimmter Instanzen innerhalb der kapitalistischen Klassenrealität. Als Personifikation von Instanzen. So, meine Frage ist jetzt, warum brauche ich die Personifikation, wenn es eigentlich um die Instanzen geht? Zweites Zitat. Da erklärt er zunächst, weil es ist eine Auseinandersetzung mit einem anderen total merkwürdigen Artikel und so weiter. Unsere subjektwissenschaftliche Kritik an den ausgrenzenden Menscheneinteilungen der traditionellen Psychologie ist nicht durch eine als Anwendungskriterium für das Konzept respektive verallgemeinerte Handlungsfähigkeit benötigte Einteilung von Menschen in Herrschende und Beherrschende suspendiert. Also jetzt ein etwas komplizierter Satz. Ich verstehe jetzt so, Moos meint, das ist mein grammatikalisches Missverständnis, ich glaube es nicht. Wir lesen den nächsten Satz noch mit vor. Ja, ich kann den nächsten Satz auch noch mit vorlesen. Nochmal beide vor. Ich lese nochmal den ersten Satz vor. Entscheidend ist, dass darin vorkommt, wir, die kritische Psychologie, haben benötigen für das Kategorienpaar eine Einteilung in Herrschende und Beherrschende, insgesamt. Unsere subjektwissenschaftliche Kritik an den ausgrenzenden Menscheneinteilungen der traditionellen Psychologie ist nicht durch eine als Anwendungskriterium für das Konzept restriktive verallgemeinerte Handlungsfähigkeit benötigte Einteilung von Menschen in Herrschende und Beherrschende suspendiert. Also die Tatsache, dass wir es machen, suspendiert nicht, dass wir die anderen dafür kritisieren dürfen. Aus den letzten Darlegungen geht schon hervor, dass nicht nur die Vorstellung, bestimmte Menschengruppen seien als Anwendungsfälle des Begriffspaar respektive verallgemeinerte Handlungsfähigkeit auszugrenzen, Das muss an der Sache vorbeigehen. Das hebt das davor aber nicht auf. Weil natürlich geht es nicht darum, bestimmte Menschengruppen auszugrenzen. Das hat nämlich der Typ in dem Artikel davor behauptet, ja, ihr kümmert ja euch sozusagen, was ist denn mit den Kapitalisten oder so. Und da stellt er natürlich klar, natürlich betrifft dieses Paar, restriktive, verallgemeinerte Handlungsfähigkeit alle. Die sind nicht auszugrenzen, sagt er jetzt hier. Aber für das Konstrukt restriktive, verallgemeinerte Handlungsfähigkeit benötigen wir dieses herrschende Beherrschen. Ich weiß nicht, das ist doch auch nicht so. Das steht doch da drin in der Grundlegung an der Wand. Noch unverständlich? Was sagst du Bescheid? Also ich glaube, dass das eine relativ gängige Bezeichnung ist, von den Herrschenden und den Beherrschenden zu sprechen in der kritischen Psychologie. Und dann geht es zum Beispiel im Selbstfeindschaftskonzept darum, zu sagen, dass ich mich quasi zum Komplizen der Herrschenden mache und gegen meine eigenen Kräfte schütze etc. In dieser Logik ist es auch völlig nachvollziehbar. So, meine Kritik ist jetzt, dass das aber eine Personalisierung ist. Ich spreche von den Herrschenden und Beherrschenden und bin jetzt gezwungen, die auch andauernd zu benennen. Und ich glaube, dass das nicht auf dieser Ebene, um die es mir geht, nicht angemessen ist und schlage jetzt eine andere Fassung vor, wie man das ohne Personalisierung oder Personifikation, wie Klaus das nennt, wie man ohne Personifikation auskommen kann, nicht nur auskommen kann, sondern wie dann die allgemeinmenschliche Perspektive, von der ich ja behauptet habe, dass sie gar nicht existiert in dieser Konstruktion, wie man die wieder sozusagen herstellen kann für die kritische Psychologie. Und wenn man das nicht tut, wäre dann die weitergehende These, dann hätte kritische Psychologie auch gar keine, dann würde sie Teil ihrer Funktion verlieren. Personifikation und Personalisierung ist nämlich das Gleiche. Nee, eben, das ist der zentrale Punkt. Wann geht es noch um das? Ja. Das ist da. Ja, aber es geht ja um den Antagonismus, oder? Dass der eben nicht stimmig ist. Ja. Dann doch. Personifikation, auch wenn es nicht dasselbe ist wie Personalisierung. Also er will auch darauf raus, dass er sagt, klassifikatorische Momente wie diesen Persönlichkeitsaufsatz und sonst was sind was anderes, als wenn du eine sprachliche Wendung für Herrschaft verwendest, die von Herrschen und Beherrschen redet. Es geht nicht darum, Leute einzuteilen, sondern Instanzen zu formulieren. Und jetzt kann man natürlich sagen, warum musst du Instanzen sozusagen als personale Form fassen? Und das haben wir ja auch schon kritisiert, dass das eine blöde Fassung ist. Aber das ändert nicht, also das ist aber nicht so, dass man jetzt sagen kann, dass diese Argumentation jetzt sagt, also diese sozusagen Personalisierung gilt schon für Kapitalisten, aber für niemand anders, sondern es ist einfach anders gemeint. Ja, das sage ich ja nicht. Das stellt der Klaus klar, dass das, was der Malecki sagt, quark ist. Das sage ich nicht. Aber er meint, es geht beherrschen und beherrschen nicht um Personen, sondern sozusagen um Herrschaftsverhältnisse. Es ist einfach, wenn du da was kritisieren kannst, dann kannst du dann kritisieren, aus meiner Sicht, dass du sagst, warum bringt er Strukturmomente in Form von Personifikation? Das ist das Problem. Das, ja, das kritisiere ich. Ja, aber ich kritisiere es nicht nur in dem Sinne, jetzt, dass das eine Personifikation ist, sondern dass das immer wieder, wenn man so will, in eine Personalisierung umschlägt. Dass also dieser Begriff nicht als Strukturbegriff genommen wird, sondern wörtlich genommen wird. Und ich habe immer sozusagen, immer wenn ich ein neues FKP kriege, dann ist meine typische Lesart immer am Rand zu markieren, wo eine Personalisierung vorgenommen wird, aufgrund dieser komischen Verwechslung von Personifikation und Personalisierung. Ich finde nicht, dass man das jetzt sozusagen einfach sagen kann, sozusagen wegschieben kann, naja, das ist irgendwie eine dumme Lesart, sondern ich glaube, dass es eine strukturelle Schwachstelle innerhalb der Formulierung ist, die darauf beruht, dass hier behauptet wird, es handelt sich um einen antagonistischen Klassengegensatz, den man dadurch ausdrücken kann, indem man ihn auch noch personifiziert. Kommst du, wraps das ab so ein bisschen, weil die Differenzen fangen ja schon bei dem allerersten Punkt an, deshalb, glaube ich, wächst die. Ja, ich weiß, es ist jetzt schwer auszuhalten, aber jetzt müsst ihr bitte noch 5 Minuten durchhalten. Ja, insgesamt hatten wir ja gesagt, nicht 20 Minuten. Cool, okay, let's get away. Aber es ist ja nicht cool. Ich komme zum Ende, das ist eigentlich der Name. Nein, nicht zum Ende. Warum entwickelt das jetzt bitte? Also, jetzt nicht abbrechen, weil Leute hier nicht deiner Meinung sind. Ich versuche es möglichst zügig zu Ende zu entwickeln, es ist auch nicht mehr so viel. So. Also, allgemeinmenschliche Emanzipation, was heißt denn das eigentlich? Das heißt, die freie Entwicklung eines jeden ist die Voraussetzung für die Entwicklung aller. Das ist aus dem Kommunistischen Manifest. Das finde ich eine sehr gute Bestimmung. Es ist allerdings nicht, wo habe ich Moos verstanden, also ich habe mich da verlesen, aber das können wir auch gleich nochmal diskutieren. Es ist allerdings nicht ein kategorischer Imperativ im Sinne einer, das sollte mal sein und schön sozusagen wie so eine Art Handlungs-, wie dieses lakantische Imperativ, du darfst nicht und so, tu den anderen nicht an, was du auch nicht willst, dass dir zugefügt wird oder so, sondern das ist aus meiner Sicht eine kurze Fassung dessen, was eine Produktionsweise einer freien Gesellschaft ausmacht. Es geht ja darum, damit haben andere Linke vielleicht Schwierigkeiten, kritische Psychologen nicht, es geht ja darum, die Art und Weise der Produktion der gesellschaftlichen Lebensbedingungen in einer Weise zu organisieren, dass das möglich ist und dass es keine Herrschaftsverhältnisse mehr gibt. Das heißt, die Frage ist, wie funktioniert eine Produktion, die darauf basiert, dass die freie Entfaltung des Einzelnen in seiner Produktionstätigkeit die Voraussetzung für die gesellschaftliche Produktion ist. Das ist eine allgemeine Bestimmung. Ich nenne diese Inklusionslogik. Warum? Sie setzt nämlich für meine Entfaltung voraus, dass ich die anderen mit einbeziehe in mein Denken, Fühlen und Handeln. Also wenn man sozusagen eine kritische Psychologie der Inklusionslogik dann mal machen müsste, dann müsste man quasi diese ganzen psychischen Funktionen auch danach nochmal durchdenken, was das heißt, wenn wir unter so einer Inklusionslogik täglich handeln. Weil wenn ich mich auf den anderen als meine Entfaltungsbeziehung beziehe und nicht mehr, das ist dann der Gegensatz, das hier nenne ich Exklusionslogik. Diese Exklusionslogik, finde ich, wird auch immer wieder ganz gut beschrieben. Nämlich, ich kann mich nur behaupten auf Kosten von anderen. Das ist die Struktur. Ich kann mich nur auf Kosten anderer behaupten. Und das entspricht total natürlich der ganzen Marktlogik der einzelnen Privatproduzenten oder auch Privatindividuen, die meinetwegen als Arbeitskraftverkäufer oder wo auch immer an welcher Position sie über die Runden kommen müssen, die können das nur tun, wenn sie sich auf Kosten anderer behaupten und durchsetzen. Ich sage nun, wenn ich das als Exklusionslogik, also in dieser mitlaufenden Bestimmung, die immer auch vorhanden ist, wenn ich das sozusagen zum Fokus mache, dann ist die Personalisierungsgefahr, sage ich mal, ziemlich raus. Weil dann nämlich muss ich bei jeder Analyse überlegen, was heißt dieses konkrete Handeln für andere? In welcher Weise schließe ich die nämlich strukturell wieder aus? Also, es ist nicht so, oder in dieser alten Logik, in dieser alten Konfrontationslogik sozusagen war es ja so, die Alternative zur Machtlosigkeit der Beherrschten ist, dass sie sich zusammenschließen und dann sozusagen mehr Handlungsmacht gewinnen. Da war die Frage immer sehr schnell aus dem Blick, wenn die mehr Handlungsmacht gewinnen, auf wessen Kosten geht denn das wieder? Wenn man aber das als allgemein, wenn man sozusagen die gesellschaftliche Struktur als Exklusionsstruktur begreift, dann taucht immer wieder die Frage auf, auch bei solidarischen Aktionen, auf wessen Kosten geht das möglicherweise? Wenn die Opel-Arbeiter in Bochum ihren Standort verteidigen durch solidarische Aktionen, durch Streiks und so weiter, auf wessen Kosten geht das? Ja, auf Kosten des Werks in Antwerpen, was geschlossen wird. Warum? Nicht, weil die Opel-Arbeiter blöd sind und sich falsch solidarisiert haben, sondern weil die gesellschaftliche Struktur so ist, die funktioniert nun mal so. So. Wenn ich das in einer Inklusionslogik habe und ich behaupte, so eine Inklusionslogik kann es als Produktionsweise geben, als Produktionsweise, wenn ich das in einer Inklusionslogik habe, dann habe ich strukturell solche Sachen ausgeschlossen, weil ich dann oder wir als Gruppe oder wir als gesamte Gesellschaft kein Interesse mehr daran haben, jemanden anderes auszuschließen, weil das wäre dann sozusagen die Selbstfeindschaft. Wenn ich jemanden anders ausschließe, schade ich mir selber. Nicht in diesem personal unmittelbaren Sinne, wie ich das jetzt formuliere, sondern strukturell. Ich hoffe, das könnt ihr unterscheiden. Ja. So. Was wäre so eine Inklusionslogik? Noch zwei Bestimmungen, was dazugehören würde. Die sind nicht von mir, sondern sind von Marx. Also das kann man auch alles bei Marx finden. Deswegen, das, was ich vorstelle, ist keine Argumentation gegen den Marxismus, sondern nur gegen eine bestimmte Art des Marxismus. sozusagen ein Vorschlag, Marx auch anders zu lesen, weil der Marx ist nämlich nicht der einheitliche Marx, sondern ist, ihr wisst ja selber, der wird sehr unterschiedlich interpretiert. Ich tue das auch und hole jetzt zwei Bestimmungsmomente hervor, die ich wichtig finde, um so eine Inklusionslogik zu begründen. Nämlich erstens die unmittelbar gesellschaftliche Produktion. Ich glaube, es ist sogar wörtlich so. Und zweitens die personal konkrete Vermittlung. Also, es geht nicht darum, wie Moritz in seinen Fußnoten dann so ein bisschen mir unterstellt hat, sozusagen zurückzufallen in einen Zustand der unmittelbaren Identität von Mensch und Gesellschaft oder Mensch und Gruppe oder was weiß ich. Darum geht es überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Sondern es geht darum, genau diese Frage der gesellschaftlichen Vermittlung, die hier über den Wert und den Versachlich der Herrschaft, Fetischismus habe ich noch hingeschrieben, die da über diese Mechanismen organisiert wird, alles entfremdete Mechanismen, diese jetzt anders zu organisieren. Also die Frage für uns, für Emanzipation muss lauten, wie funktioniert eine gesamtgesellschaftliche Vermittlung, wenn sie nicht mehr über Wert und so weiter organisiert ist? Das ist die zu beantwortende Frage. Ich sage, sie funktioniert über eine personal konkrete Vermittlung, weil an jeder Stelle sozusagen, an jeder Position die Menschen das Vertrauen darin haben kann, dass wir in Strukturen agieren, produzieren, die nicht auf Kosten von anderen sind, sondern wo jeweils der andere die Voraussetzung für die eigene Entfaltung ist. Und zwar strukturell gesehen. Und unmittelbar gesellschaftlich ist das deswegen, weil es nicht mehr über den Umweg eines Marktes oder so gehen muss, sondern weil die gesellschaftliche Produktion sozusagen vorher, wenn man so will, auch gesellschaftlich organisiert wird. Also zum Beispiel durch Kommunikation abgesprochen werden kann, was, wer, wo, wie produziert wird und was möglichst nicht produziert wird. So, und jetzt bin ich auch fertig. Danke für eure Geduld. Ich würde gerne nur ein paar Sachen zum Einstieg in die Diskussion sagen. Und zwar, das ist ein bisschen schwierig, weil es sozusagen, also was jetzt gemacht wird, ist sozusagen praktisch in gewisser Weise neue Begriffe vorzuschlagen, die man in der Psychologie nehmen soll. Weil die Intention, ich hatte ja ein bisschen vorgeschlagen, dass wir den Blog anfangen, so ein bisschen erstmal zu gucken, sind wir uns eigentlich einig über das, was Holzkamp mit Marx in der Kategorienbildung macht. Und ich glaube, dass das erste große Missverständnis ist, ist, dass nicht das die Widerspruchsseite ist, sondern dass er sagt, aufgrund der Analyse des Kapitalismus, als dass eine Gesellschaft ist, die sich fortwährend in Widersprüchen bewegt, ist das sozusagen das Instrumentarium, mit dem man die psychische, also sozusagen die Dimension in Richtung auf Menschen und ihr psychisches sozusagen damit analysieren kann. Das heißt, es ist nicht, was wir jetzt auch gemacht haben, es ist in gewisser Weise eine Feudalismuskritik. Es ist nicht so, dass hier nur die Herrschaft ist und hier die Utopie, sondern hier der Kapitalismus funktioniert so, dass er andauernd Widersprüche, Freiheitsbewegungen, Eingemeindungen und so weiter produziert. Und diese Widersprüche werden sozusagen mit dem Begriffspaar, sollen die sozusagen in ihren psychischen Dimensionen und ihren Handlungsdimensionen analysierbar werden. Das ist sozusagen was grundlegend anderes. Aber das solche Zitat von Holzkamp aus der Dialektik, ja, das sagt er anders. Also ich weiß nicht, ob wir jetzt anfangen wollen, die Seite, wenn du die GDP aufschlägst, dann gibt es sozusagen die Dimension, in der dieses Kurzreferat des Kapitals macht, aus dem er dann Schlussfolgerungen zieht. Ja, welches Zitat willst du denn? Dieses, was hier auf dem Blatt steht. Was für die Einführung gedacht wird. Widerspruchsverhältnisse bestehen unserer Konzeption nach nicht zwischen restriktiver und verallgemeinerter Handlungsfähigkeit. Ja. Kann ja nicht, weil das die Begriffe sind, mit denen Widersprüche analysiert werden. Okay. Ja, das habe ich aber auch gesagt. So, nee, du hast die Widerspruchsseite auf die restriktive Seite gestellt. Nee, das hat er gesagt. Ich hab gesagt. Das steht ja doch trotzdem. Hier steht doch Widerspruchsseite, ja. Oder was steht da? Okay, dann lese ich weiter. Entschuldigung, aber ich war irgendwie. Lies weiter. Na, okay, dann mach du mal weiter. Nee, ich habe gesagt. Weil, wie gesagt, der hat es nicht gesagt. Ich meine, wenn es hier steht, dann gibt es irgendwie, also darüber müssen wir uns zumindest einigen, was war die Aussage sozusagen. Das, hier steht jetzt die Widerspruchsseite auf der restriktiven Seite. Vielmehr ist die Begründungsstruktur der restriktiven Handlungsfähigkeit, da hier im restriktiven Rahmen des Arrangements mit herrschenden Kräften oder Vorstellungen der Versuch einer Konfliktbewältigung nur um den Preis der Selbstschädigung und Selbstfeindschaft möglich ist, in sich widersprüchlich. Ja, richtig. Und das analysierst du mit dem Begriffsband, da kannst du auch nicht sagen, die Widerspruchsseite ist unterlegen sein. das Problem. Es sind auch zum Teil unterschiedliche Begriffe von Widerspruch. Ich meine, das eine ist sozusagen eine Frage der Widerspruchsbewegung innerhalb des Kapitalismus, ich muss ganz kurz zu Ende sprechen. Und das andere ist sozusagen die Frage, dass natürlich, dass er sagt, das restriktive Arrangement mit den Verhältnissen, wo jetzt übrigens kein Wort von Personen, sondern Kräfte und Vorstellungen stand, dass das sozusagen psychische oder andere Kosten für mich mit sich bringen kann und insofern auch für mich widersprüchlich wird, sozusagen. Das ist nicht das Gleiche, wie wenn Marx sagt, der Kapitalismus ist ein Widerspruch, eine Bewegung von andauernden Widersprüchen, sozusagen. Also das ist zwar das gleiche Wort, aber meint sozusagen nicht das. Aber das finde ich sozusagen jetzt so, ich mache ein paar Punkte, dann können wir nochmal anfangen. Ich finde, das ist ein ganz grundlegendes Missverständnis, weil es an der Funktion der Begriffe vorbeigeht. Dann wollte ich was anderes sagen. Mit der antagonistischen Klassengesellschaft, die natürlich in dem, was ich jetzt sage, auch nicht auf der einen Seite steht, sondern genau auf der anderen. Also auf der oben drüber liegenden, sondern wirklich nicht antworten kann. Aber die Vorstellung, dass die Klassengesellschaft jetzt nicht mehr antagonistisch sein sollte oder dass der Antagonismus sozusagen selbstevident gewesen sei zu Marx' Zeit, halte ich für falsch. Weil Marx sagt genau, die Klassenwidersprüche sind den Klassen von innen her zugänglich. Die Arbeiter haben nicht per se ein Bewusstsein, in dem man sagt, hey, wo ist denn Sozialismus, sondern innerhalb dieses Lohnverhältnisses, das Holzkamp ja ausführlich zitiert, zum großen Teil sozusagen von Analysen von Haupt übernimmt, in denen er sozusagen die Denk- und Handlungsformen des Lohnverhältnisses sozusagen versucht sozusagen zu analysieren, ist, dass der Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit bedeutet, dass die Leute, die sich darin fortwährend bewegen, ihn auch andauernd reproduzieren, aber nicht im Sinne von, dass die eine Seite ihn von alleine über sich hinaustreibt, sondern die eine Seite ein Interesse hat, nämlich weniger Arbeit, mehr Lebensqualität, mehr Geld, und die andere ein anderes antagonistisches Interesse dazu hat, nämlich den relativen Mehrwert zu steigern, also längere Arbeitszeit und also den absoluten relativen Mehrwert zu steigern, also längere Arbeitszeit, stärkere Ausbildungsrate, da, da, da, da. Diese Sachen stehen gegeneinander, steht bei Marx, und zwar innerhalb eines Rechtsverhältnisses und ist eine Frage von Kräfteverhältnissen, wie die sich bewegen. Und auch wenn die Kräfteverhältnisse so sind, dass die Arbeiterklasse sozusagen als groß, also als analytische Kategorie sich selbst nicht empirisch als Arbeiterklasse empfindet oder in der empirischen Diversifizierung so ist, dass das Klassenempfinden nicht aufkommt, ist es trotzdem ein antagonistisches, analytisches Verhältnis, das er bezeichnet. Und das hat sich nicht geändert. Das ist sozusagen der Hauptpunkt daran. Das heißt, mein Argument zumindest wäre, dass das, was Holzkamp versucht, ist, sich auf die analytischen Kategorien bei Marx zu beziehen. Und in dem Sinne ist das antagonistische Klassenverhältnis eine der analytischen Dimensionen der Kapitalismusanalyse, Entschuldigung. Und nicht behauptet, sozusagen. Also ich finde, da gibt es Formulierungen bei Holzkamp, die so ein bisschen sozusagen die empirische und die analytische Seite zum Teil sozusagen ein bisschen zu locker zusammenbringen. Aber von der Begriffsentwicklung her, wie die angelegt ist, sozusagen finde ich das relativ klar, dass er sozusagen sagt, diese allgemeinen Dimensionen versuchen wir zu nehmen und wie die dann konkret aussehen, das ist bei Marx sozusagen dann im Kapitel über den Kampf um den Normalarbeitstag zum Beispiel oder an anderen empirischen Studien sozusagen ausgeführt, und bei Holzkamp steht dann die Seite, wo er sagt, ja, und was das dann konkret empirisch heißt, ist keine begriffliche Frage, wird jetzt hier nicht analysiert, sondern muss in Analysen über konkrete Klassenverhältnisse, konkrete, keine Ahnung, die BRD in den 80er Jahren und so weiter sozusagen ausformuliert werden, lässt sich erst da konkret diskutieren. Und ich finde das, also ich will das nochmal sagen, weil ich finde das auch klassentheoretisch sozusagen ganz wichtig, sich nicht. Ich finde, das ist eine Art von sozusagen Rückprojizierung von zum Teil auch so fordistischen Vorstellungen von Klassenverhältnissen. Ja, die Klassenverhältnisse im 19. Jahrhundert oder auch, also auch im 20., aber gerade bei Marx waren nicht so, dass da eine Klasse der Arbeiterschaft gegen die Klasse der Kapitalisten stand und allen Leuten war klar, was sie gemacht haben. Ich meine, die von Kindern bis Prekären bis sozusagen herumstreuenden Leuten, Zwangsarbeitern und so weiter, sagen, das ist keine in dem Sinne jetzt klar strukturierte empirische Klasse an sich gewesen, die jetzt sozusagen bloß zerfallen ist und deshalb sozusagen nicht mehr sozusagen gültig ist als Theorie. Ich finde, und das führt vielleicht doch auch ein bisschen nochmal auf diese Sache mit dem ersten Kapitel zurück. Man kann das natürlich bezweifeln, dass das so ist, dass der Kapitalismus durch Klassenverhältnisse und sozusagen den Gegensatz von Kapital und Arbeit und die Gleichzeitigkeit von Ausbeutung und Freiheit charakterisiert ist. Das ist sozusagen. Genau, wenn du das nicht tust, dann kannst du sozusagen. Ich sage nur, dass es nicht antagonistisch ist. Ja, okay, aber das ist die zentrale Witz daran. Also ist das, das ist, ja, okay, also man kann das ja beschreiben, dass der Kapitalismus durch neue Klassenverhältnisse kennzeichnet. Und dann muss man überlegen, inwieweit das Auswirkungen hat auf die Frage, wie kann man sich eigentlich sagen, auf welcher Ebene streitet man sich über die dann folgenden Diskussionen. Weil ich würde sagen, du machst bei der Diskussion dieser Begriffe, machst du eine gesellschaftstheoretische Vorannahme, die halt nicht die von Holzkant ist, und deshalb teilt man sozusagen dann die Begriffsdiskussion nicht. Da geht es ja darum, was antagonistisch ist jetzt als Begriff gerade. Genau, aber das hängt in gewisser Weise zusammen. Der antagonistische die antagonistischen Klassenverhältnisse hängen ja an dem analytischen Konzept sozusagen, dass Kapital und Arbeit gegen sich sozusagen immer wieder in neuen empirischen Verhältnissen, aber immer wieder so gegenüberstehen. Und da gibt es natürlich politische und andere Formen sozusagen, in denen man versuchen kann, empirische Vertreter der Arbeiterklasse auf die Seite des Kapitals zu ziehen und so weiter und so weiter. Aber jetzt sozusagen als Gesellschaftsstruktur ist das eine Frage sozusagen, entweder man teilt es oder man teilt es nicht in gewisser Weise. Man teilt es, wenn man gewisse gesellschaftliche, weiß ich nicht, also scheint mir so zumindest zu sein. Und das ist nochmal einmal ganz kurz, weil das jetzt auch in dem Zitat, das du vorgelesen hast, mit der Herrschaft, den Herrschaftsverhältnissen und den herrschenden Vorstellungen kam. Ich glaube, dass das sozusagen in gewisser Weise abgebucht werden kann unter, dass es blöd formuliert worden, ist dann ja auch im Zuge sozusagen späterer Veröffentlichung nochmal deutlicher gemacht worden, dass dann immer herrschende Verhältnisse dazu geschrieben wird oder ähnliches. Aber ich glaube, dass diese Ableitungskette, die du machst, dass das eine sozusagen eine Missverständnis zwischen Personifikation und Personalisierung ist, und dass da muss ja irgendwo mal gezeigt werden, wo denn eigentlich personalisiert argumentiert wird. Also weil da wird zwar andauernd die Herrschenden gesagt, da wird aber nie gesagt, also Kollege Abs oder sonst wer sozusagen ist das Problem. Und insofern ist natürlich, kann man sagen, das ist sozusagen eine Formulierungsschwäche, aber die Struktur der Argumentation, die muss man ja zeigen sozusagen, dass die sich auf Personen richtet. Und das, würde ich sagen, ist ja genau in dem Bezug sozusagen auf die analytischen Kategorien von kapitalistischer Herrschaft, wie sie bei Marx gefasst wird, in Warenproduktion, Lohnverhältnis, Klassengesellschaft, eben gerade nicht der Fall. Da kommen genau in diesen analytischen sagen Skizzen, was denn den Kapitalismus ausmacht, kommen genau diese Vorstellungen überhaupt nicht vor. Ja, Punkt. Ganz kurz dazu? Ja, klar. Okay, das Erste, das akzeptiere ich. Dass das nicht die Widerspruchsseite ist, im Gegensatz zu einer Utopie-Seite, sondern würde das als Moment eines Verhältnisses betrachten. Das dann aber trotzdem so stehen lassen, weil irgendwo muss man die Frage des Utopiebezugs auch sozusagen entwickeln können. Ich habe das jetzt so gemacht, deswegen wichtig war mir daran nur, es ist nicht ein Widerspruch zwischen Rezidive und verallgemeinerter Handlungsfähigkeit, sondern Punkt. Ich hatte es versucht zu beschreiben. Das war vielleicht überbetont im Sinne von Gegensatz, aber das meine ich nicht. Ich würde das schon als ein gemeinsames Analyseinstrument betrachten wollen. So, und jetzt nochmal zu der Frage, antagonistisch oder nicht. Das ist sozusagen so ein bisschen natürlich der Scheidepunkt. Und es ist für mich keine empirische Frage. Also so nach dem Motto... Habe ich doch gesagt, es ist eine Frage, ob du die konzeptionell machen kannst. Genau. Ich würde nicht sagen, das war sozusagen zu Marx-Zeiten gültig und heute nicht mehr, sondern es war auch zu Marx-Zeiten nicht gültig. Ein Begriffspaar, was ich noch gerne reinbringen würde, was in der Hektik mir untergegangen ist, ist nämlich das der partiellen versus der allgemeinen menschlichen Emanzipation. Weil es gibt natürlich schon dieses Interesse der Arbeiterklasse, was sich auch zu großen Teilen durchgesetzt hat, als Arbeiterklasse innerhalb des Kapitalismus im Gegensatz zum Kapital anerkannt zu werden. Und darum drehten sich im Wesentlichen auch die Kämpfe. Und das waren Klassenkämpfe und sind Klassenkämpfe. Und sozusagen auch die Rechtsform war ja nicht a priori gegeben, sondern das sind Resultate von Kämpfen. Das heißt, auch die Durchsetzung von Gewerkschaften und was weiß ich, von Sozialgesetzgebung und so weiter, war ja nicht nur ein Ergebnis der guten Idee von Bismarck, sondern es war eine Auseinandersetzung in dem Kräfteverhältnis der damaligen Zeit. So, jetzt ist in der Tat, würde ich sagen, dass diese Einschätzung, die ich in den 80er Jahren hatten, das handelt sich um antagonistische Klassenverhältnisse, die würde ich heute revidieren, weil die auch schon zu Marxens Zeiten nicht richtig war. Sondern es ist ein Gegensatz, der sich innerhalb des Kapitalismus bewegt und austrägt und der nicht, und das ist der Punkt, der nicht eine Perspektive auf allgemein menschliche Emanzipation, sondern nur auf partielle Emanzipation sozusagen bewirken kann, produzieren kann. Und wenn man das akzeptiert, oder wenn man, sagen wir mal, sich probeweise auf den Gedanken einlässt, man muss es ja nicht akzeptieren, was ich sage, gleich, dann kann man auch probeweise mal die Konsequenzen versuchen zu durchdenken, die ich dann in diesem Schema versucht habe, ganz grob aufzuzeichnen, weil dann in der Tat die Konsequenzen, die daraus resultieren, nämlich, wie stellt man sich heute gesellschaftliche Emanzipation, wie stellt man sich heute Aufhebung des Kapitalismus vor, die muss man dann natürlich auch neu durchdenken. Weil ich glaube, dass sie in diesem alten Schema nicht mehr funktionieren. Sondern, ja, jetzt müssen wir dann auf die konkreten Ebenen gehen, aber ich mache jetzt erstmal Schluss. Ich nur einen Satz dazu sagen, die Rechtsform des Lohnverhältnisses ist nicht das Arbeitsrecht. Sondern natürlich ist das, was du beschrieben hast, doch das sozusagen Gewerkschaftsanerkennung und diese ganzen Rechte. Das sind Beispiele für konkrete Klassenkämpfe, wie du auch gesagt hast. Aber die Rechtsförmigkeit ist die freie Verkäuflichkeit der Arbeitskraft. Richtig. Und die ist gegeben, sobald es Kapitalismus ist, sozusagen im Rahmen, also im Durchschnitt und so weiter. Ne? Wissen wir ja, dass da auch noch ein paar Armenhäuser dabei waren und so. Aber das ist sozusagen gesellschaftlich dominant und das ist das, was sozusagen durchgesetzt wird dann in manchen Situationen. Nicht dazu. Ja, oder? Also wir hatten ja eben schon festgestellt, da in der anderen Veranstaltung, dass restriktive allgemeine Handlungsfähigkeit ein bisschen Scheißbegriffe sind. Weil, was? Die Begriffe nicht, aber irgendwas geht damit immer schief. Ja, das ist auch die blöde Bezeichnung für ein gutes Konzept. Ja. weil sie, ich glaube, das Problem ist, dass sie geschichtsphilosophisch aufgeladen sind. Das ist das Problem. Verallgemeinerte Handlungsfähigkeit unterstellt im Grunde eine vergleichsweise einheitliches gesellschaftliches Subjekt, was es in der Weise gar nicht mehr gibt. Vielleicht noch nie gegeben hat, aber ich glaube, das ist ein bisschen in diesem Begriff drin. Das ist mein zentrales Problem. Also ich kann mich dem anschließen, was Christina sagte, dass ich nicht glaube, dass es so stimmt, dass man das so zweifeln kann. Ich würde es auch nicht so stehen lassen, sondern ausstreichen. Aber das kannst du eine verschiedene Auffassung. Das zentrale Problem ist, dass verallgemeinerte Handlungsfähigkeit eine Richtungsbestimmung ist, die man inhaltlich nicht konkretisieren kann, was du aber die ganze Zeit machst. Das ist das zentrale Problem. Verallgemeinerte Handlungsfähigkeit ist immer so dargestellt, dass man, wie Adorno sagen würde, das Reich der Freiheit noch nicht auspinseln kann, wie das aussehen wird. Du sagst aber, verallgemeinerte Handlungsfähigkeit sieht so und so und so aus und kommst dann auch nur zu der Behauptung, die ich sozusagen grundsätzlich problematisiert hat. Ich halte es für ein gutes Kriterium, gesellschaftstheoretische Ansätze danach zu befragen, inwieweit sie die Identität von gesellschaftlichen Menschen und der menschlichen Gesellschaft auf den Begriff bringen können. Und ich glaube, dass das kategorial ein absoluter Fehlgriff ist, nämlich sozusagen Menschen und Gesellschaft als identisch zu setzen, weil dann nämlich die zentrale kategoriale Differenz von Subjektivität und Gesellschaft nicht mehr hergestellt werden kann. Das ist in den nächsten Satz. Ja. Also die Identität ist hier im dialektischen Sinne verstanden, als Identität von Identität und Unterschied und als Totalität mit ihren Momenten. Das hilft mir nicht so wirklich weiter. Weil wenn ich sage, es ist identisch, aber ich verstehe es aber eigentlich dann doch nicht als identisch, damit komme ich nicht weiter, weil das zentrale Moment ist. Psychologie vom Standpunkt des Subjekts heißt, dass diese kategoriale Differenz unaufhebbar ist. Ja, unaufhebbar ist. Und das, sozusagen das ist halt das zentrale Moment, was ich auch heute Morgen drin hatte mit dem Forum Kritische Psychologie 14, wo er sagt, dass eben das Vermittlungsverhältnis, und zwar jedweder gesellschaftlichen Konstellation, objektiver Notwendigkeiten mit subjektiven Notwendigkeiten nie kurzgeschlossen werden kann, sondern immer diese Art von kategorialer Differenz bedeutet. Und jetzt kann man die aber dadurch einebnen, dass man quasi das Moment der verallgemeinerten Handlungsfähigkeit, was eine nicht ausgeführte Richtungsbestimmung ist, quasi innerlich füllt und dann so tut, als sei damit diese Differenz aufgehoben. Und ich würde sagen, wir warten einfach mal ab, wie das wird, wenn sozusagen Nachbarschaftsverhältnisse abgeschafft sind. Das ist ja das, was auch sozusagen mit Reich der Freiheit ist. Und das sehe ich schon als durch ziemlich zentrales Problem an. Und das ist jetzt auch nochmal die Frage mit diesem kategorischen Imperativ. Ja, ich habe geschrieben, kategorischer Imperativ, das habe ich bei Marx abgeschrieben, der nennt das selber so in der Einleitung zur Kritik der hegelischen Rechtsphilosophie. Dass das der kategorische Imperativ, alle Verhältnisse umzuwerfen. Und ich habe dann danach angeschlossen diesen anderen Satz, das ist terminologisch ein bisschen unschick, gemeint habe ich das, was er selber kategorischen Imperativ nennt, nämlich alle Verhältnisse umzuwerfen. Was er damit meinte, war nämlich, dass man nicht eine abstrakte Forderung, sozusagen die Maxime meines Handelns allgemeines Gesetz werden kann oder sonst was, sondern dass man überhaupt mal Verhältnisse schaffen kann, unter denen das überhaupt denkbar wird. Das heißt, er sagt ja, diese abstrakte Forderung ist sozusagen in der Tat abstrakt, sondern es muss erstmal um Verhältnisse gehen, wo das sein kann. Und da sagt er, das ist sein kategorischer Imperativ. Er sagt das so, genau wie Adorno das auch sagt, Bezug darauf, dass das sozusagen ausschließlich mehr sein soll. So, so was? Ja, und, aber er geht nicht weiter, er fängt da nicht an, die Sachen auszubinden. Das machst du aber. Du sagst, das soll dann so und so aussehen. Und das ist aber mit dem Begriff der verallgemeinten Handlungsfähigkeit einfach nicht abgedeckt, sondern das sind deine persönlichen Füllungen dieses Konzepts. Das kannst du gerne so machen, aber das ist nicht die Intention dieses Konzepts. Die Intention dieses Konzepts ist nichts weiter, als die Widersprüche, die hier existieren, zu analysieren vor einer in der Tat utopischen Vorstellung, aber nicht einer ausgepinselten Vorstellung. Und deswegen ist eben diese Widersprüchlichkeit, wo man jetzt sagen kann, also wir haben auf der linken Seite die und die Probleme und auf der rechten Seite ist sozusagen die schöne neue Welt. Das haut nicht hin. Das haut wirklich nicht hin. Und die kritische Psychologie ist erstmal eine Psychologie in der bürgerlichen Gesellschaft. Und ob man die kritische Psychologie überhaupt noch braucht, wenn das überwunden worden ist, das weiß ich gar nicht, das interessiert mich auch alles überhaupt nicht. So, und das ist, ja, nee, das ist mir ganz ernst. Und dass ich wirklich das Problem darin, neben anderen Sachen, die wir jetzt auch noch diskutieren können, aber darin sehe, dass du diese Richtungsbestimmung quasi ausfüllst und dann sozusagen das, was Holzkamp sagt, als polare Begriffe, um Realwidersprüchlichkeiten analysieren zu können, du auf einmal da polare Begriffsgliederungen machst, mit der Ausfüllung des Konzepts für allgemeine Handlungsfähigkeit. Und das ist für mich schon irgendwie ein Grundproblem, wo man sicherlich nicht so ein bisschen drüber streiten muss. Und ich hoffe, dass man das auf eine Weise hinkriegt, sich jetzt nicht ständig irgendwas vorzuwerfen, sondern vernünftig zu diskutieren und dass jeder sich darüber ein Bild machen kann. Und dann sehen wir das als Kategorien, wo jeder mit selber arbeiten kann, guckt, wer weiterkommen kann. Ich komme damit nicht weiter. Ich sage mal ganz kurz, wer sich alles gemeldet hat, da gibt es mit keine Buben. Unmut gibt, also Jana, dann du dort hinten, Stefan, Jochen, du, okay, Moment. Hier war noch jemand, Christian? Ja, dann will ich auch nochmal. Ich musste der Zeit schon mal einen anderen Vortrag halten. Ja. Ich habe auch eine etwas Schwierigkeiten mit der nicht-antagonistischen Klassengesellschaft. Also ich denke, das zu behaupten geht ein bisschen an der Realität vorbei, weil wir haben ja eindeutig, man kann ja auch Interessensgruppierungen, die aber am Kapital und an der Arbeit festgemacht sind oder dadurch geteilt werden, die einfach wirklich sehr gegengesetzte Interessen vertreten. Da gibt es einfach die, ich würde mal sagen, die Arbeitgeberseite, so im Großen und Ganzen, oder man kann auch sagen, der gesamte Finanzkapitalismus, der an einer Aufrechterhaltung des momentanen Systems und einer Verschärfung des momentanen Systems interessiert ist. Und dann gibt es die Leute, die darunter leiden und die daran interessiert sind, das zu verändern. Und das steht sich nun mal entgegen. Was ich gut verstehen kann, ist, dass ein unsympathischer Begriff ist, weil natürlich das, was du dann gesagt hast als Folgerung, dass die Folgerung ist, das sind jetzt die Unterdrücker und die Unterdrückten und die einzige Möglichkeit, was zu ändern, ist dann umzudrehen. Dass also die Unterdrücker, also das, was mein Vater sagt immer, Revolution ist doch doof, dann haben wir mal andere Leute, die unterdrückt werden können. Die Frage ist natürlich, ist das, wenn ich das so fasse, wenn ich da etwas beschreibe, was einfach Tatsache ist, dass es Gruppen gibt, die wirklich extrem widersprüchliche Interessen vertreten, was die gesellschaftliche Strukturierung, also das die Organisation gemeinschaftlichen Lebens hier angeht. Das kann ich einfach nicht leugnen, auch wenn es mir nicht gefällt. Es ist einfach so. Und wenn du mal in Verhandlungen ganz praktisch drin gesessen hast, also Arbeitgeberseite und Arbeitnehmerseite, dann wird das sehr deutlich, dass das Unvereinbare, also damit antagonistische Interessenslagen auch sind, die auch wirklich sehr stringent verfolgt werden. Übrigens finde ich das dann ganz schwierig, das so völlig abzulösen von Personen. Weil ich erlebe dann tatsächlich Personen, die das vertreten, und wenn ich das jetzt nur noch plötzlich diesen Antagonismus in die Struktur zurückverlege, habe ich immer so das Gefühl, dass ich jegliche Eigenverantwortung des Individuums plötzlich streiche. Das, da glaube ich persönlich nicht dran. Gut, aber das war jetzt nur am Rand. Was ich aber durchaus nicht zwangsläufig finde, ist, dass wenn ich eine Klassengesellschaft als antagonistisch beschreibe, weil sie einfach so ist, dass es dann nur diese eine Möglichkeit gibt, tatsächlich das gleiche Ding umzudrehen. Also das gleiche nur mit einer Vorzeichnung irgendwie da drauf zu passen. Ich glaube nicht, dass es eine zwangsläufige Folge ist. Entschuldigung. Also eigentlich bist du mit dem weißen Tino und Jochen jetzt im Moment bereit, mir Schokolade und Geld zu bieten, wenn er irgendwas dazwischen sagen darf. Ich habe Fragen an Stefan und wollte, darf ich, ohne dass ich gesteinigt werde, das hatten wir heute schon mal das Thema, fand ich nicht so passend, aber trotzdem, könnte es sein, dass du mit der rechten Seite, die da unter verallgemeinerter Handlungsfähigkeit steht, eine andere Kooperationsform vorschlägst, zu gegenwärtigen? Wenn du es so nennen möchtest? Würde ich lieber so nennen wollen, als verallgemeinerte Handlungsfähigkeit. Ja, der Begriff andere Kooperationsform würde da unten bei der Frage der gesellschaftlichen Vermittlung hinkommen. Es geht ja um eine andere gesamtgesellschaftliche Kooperation. Ja, aber die Gesamtgesellschaft, also diese andere Kooperationsform wäre ja eine, die allgemein menschliche Emanzipation sozusagen ermöglicht. Ja, aber da oben steht ja ein analytischer Begriff, der auf der individualtheoretischen Ebene sozusagen angesiedelt ist, nicht auf der gesamtgesellschaftlichen Ebene. Ja, aber den inhaltlich zu füllen ist ja ein Problem. Das sind aber alles gesellschaftstheoretische Begriffe, sowohl links als rechts. Ich bin dran, ich habe Christina gestochen. Wo ist überhaupt die Schokolade? Ich wollte wissen, du auf der linken Seite, wenn die Klassengesellschaft nicht eine antagonistische sein soll, und ich würde meiner Vorrednerin recht geben, also Verhandlungen mit Arbeitgebern über die Höhe von Gehalt sind einfach gegensätzliche Interessen, die aber keinen Klassenantagonismus ausmachen, ist schon richtig. Aber wie soll man auf der Seite Partialinteressen und Allgemeininteressen unterscheiden? Auf welcher Seite? Na da, wenn ich keine antagonistische Klassengesellschaft habe, ich habe aber eine Klassengesellschaft, sagst du. Und wenn ich mich recht erinnere, war ja das die Besonderheit, dass das Proletariat gegenüber dem Kapital keine Sonderinteressen vertritt mit seinen Interessen, mit seinen allgemeinen und emanzipatorischen. Und ich würde sagen, es vertritt auch nur Partialinteressen. Auch, okay. Das ist sozusagen eine Bewegung. Das ist die Einheit der Gegensätze quasi dann und nicht mehr, du denkst, es ist nicht mehr gegenübergestellt. Doch, es ist gegenübergestellt, aber es ist der Modus der Bewegung von Partialinteressen, der nicht durch Zusammenschluss im Sinne von Allgemeininteressen aufgehoben werden kann, wenn man es so konzipiert und denkt. Das Verständnis, was den Antagonismus betrifft. Aber jetzt, Markus. Ich glaube, das Wesentliche bei dem ist, da würde ich sozusagen so wie Christina als auch Stefan kritisieren, sozusagen, dass das Wesentliche halt die Frage ist, ob es den Antagonismus gibt oder nicht, sondern dass der wesentliche Widerspruch des Kapitals liegt in der Arbeiterklasse selber drin, sozusagen die kritisch-psychologisch gesprochen, die Selbstfeindschaftlichkeit ist ja das Kapital nur durch die Arbeit der Arbeiterklasse produziert wird und damit die eigene Macht geschaffen wird, die einem unterwirft. Da erzählen Sie den Grund von Entfremdung und Kapital, der Fall wird. Und deswegen, glaube ich, ist dieser zentrale Widerspruch nicht zwischen dem Subjekt Arbeiterklasse und dem Subjekt Kapital oder irgendein automatisches Subjekt von Kapital, sondern tatsächlich dieser Selbstwiderspruch in der Klasse, die das Kapitalverhältnis erst herstellt. Das ist der Gedanke, dass das Klassenverhältnis ist vor dem Kapitalverhältnis vorausgeht und das ist das zentrale Widerspruch ist eigentlich sozusagen für die Bedingungen schaffen, unter denen wir daher wieder leiden. Bei dem restriktiv verallgemeinert und die Frage, wo die Widerspruchsseite ist, ich glaube, dass es von der Subjektperspektive aus auch so ist, dass der Widerspruch natürlich für mich subjektiv auf dieser restriktiven Seite erkennbar wird, aber ich erkenne ja nur die Restriktivität meiner Handlungsfähigkeit oder meiner Handlung, wenn ich sozusagen eine Utopie oder eine Idee von der verallgemeinerten Möglichkeit habe. Also ich würde das nicht sagen, das ist der Widerspruch nur auf der Seite und nur der, sondern für mich subjektiv wird der Widerspruch nur sichtbar, wenn ich verallgemeinerte Handlungsmöglichkeiten entwickeln kann. Und das Dritte, das wäre jetzt eine Frage und ein Statement, das ist aus dem Vorbereitungspapier, das ist so eine der Pflegestellen, wo Moses Stefan zuspricht. Recht gut, und da geht es darum, zu sagen, dass dieser, Stefan sagt, der antagonistische Widerspruch zwischen Kapital und Arbeiterklasse zieht sich sozusagen durch die Kategorien der Grundlegung durch und nimmt den Charakter von Gut und Böse teilweise an, also so eine Gegenüberstellung, und dem stimmt dann Moses zu, wenn ich das richtig verstanden habe. Da würde ich genau wissen, wie das zu verstehen ist, weil ich die Kategorien nie als Gut und Böse irgendwie sehe, sondern als verhältnisanalytische Begriffe, wie das zusammenpassen kann. Das habe ich nicht. Kannst du gerade den Absatz vielleicht sagen? Das ist Seite 3, Ziffer 12. Da ist das drin, und dann die Ziffer 12 passen wir das auch. Okay. Was ich nicht verstehe, ist, wie die Inklusionslogik, die Exklusionslogik abgelöst wird. Das klingt wie eine moralische Forderung. Das Problem ist, dass zwar die unterschiedlichen Produktionsweisen, aber es geht ja darum, wie, also nach meinem Dafürhalten, dass also das Kapitalverhältnis aufzuheben ist, durch Klassenkämpfe. Und das ist ja, das hat der Versuch gegeben, Arbeiterklasse, die hat ja einen Versuch unternommen, Sozialismus aufzubauen, mit all den Fehlern, die dazu gehört haben. Aber so wie es da steht, klingt es wirklich nicht idealistisch und moralisch. Okay. Stefan. Oder nicht so? Doch. Ja. Also erstmal, Moses, da würde ich mich mit dir dann tatsächlich drüber streiten wollen, über den Begriff der Identität. Also du hast einen formallogischen Identitätsbegriff aus der Mathematik, ja. Also entweder A ist nicht B oder A ist A. Mit dem kann man da natürlich nicht rangehen. Deswegen war mir der zweite Satz auch wichtig. Es gibt halt einen dialektischen Identitätsbegriff, wo es um die Identität von Identität und Unterschied geht. Ich kann es auch anders formulieren. Es geht um die Einheit von Einheitlichen, Gemeinsamen und Verschiedenen. Und dieses Verschiedene und Einheitliche ist begrifflich zu fassen. Deswegen kann ich dir total zustimmen, wenn du sagst, diese Differenz ist nicht aufhebbar. Aber sage ich, die Einheit ist auch nicht aufhebbar. Die Einheit besteht nämlich darin, dass die menschliche Natur eine gesellschaftliche ist. Und die Einheit besteht darin, dass die Gesellschaft eine menschliche ist. Das heißt, es gibt beide Momente. Es gibt das einheitliche Moment und es gibt das Differenzmoment. Und mit den Kategorien der kritischen Psychologie kann man, finde ich, beides auf den Begriff bringen. Und es ist ja geradezu geniale Leistung, historische Leistung, dass sie das geschafft hat mit dem Begriff der gesellschaftlichen Natur des Menschen. Wenn man, also deswegen verstehe ich diese Lesart der Identität in so einem mathematisch-formalen Sinne überhaupt nicht. Und ich würde dir vorschlagen, dass in Richtung eines dialektischen Identitätsbegriffs oder Einheitsbegriffs zu überlegen, ob du das nicht austauschen kannst. Dann haben wir nämlich weniger Probleme. Dann möchte ich mich jetzt mit deinem Vorwurf des Auspinselns der rechten Seite auseinandersetzen. Ich weiß, dass das überhaupt nicht gerne gesehen wird, wenn Leute sich versuchen, wie ich, Gedanken darüber zu machen, was heißt Aufhebung des Kapitalismus in einem Sinne, wie ist eine andere Gesellschaft nach dem Kapitalismus dann beschaffen? Ich würde dir total zustimmen, zu sagen, das kann man nicht auspinseln. Natürlich, ich habe es auch nicht ausgepinselt. Aber ich habe auf einer allgemeinen, kategorialen Ebene mit Bestimmungen von Marx, der mich darüber auch schon nachgedacht hat, versucht, Elemente zu entwickeln, wie sowas funktionieren kann. Und ich finde, man kann mit den Begriffen der kritischen Psychologie da nämlich leichter rankommen. Allerdings geht das nur, wenn man sich von der Vorstellung einer Transformation, einer gesellschaftlichen Transformation, die mit dem Begriff der antagonistischen Klassengesellschaft verbunden ist, verabschiedet, weil sie einfach nicht zutrifft. Das heißt, wenn man sozusagen eine Vorstellung hat, nur durch Klassenkampf kann die Kapitalherrschaft aufgehoben werden, natürlich, dann ist das Unsinn, was ich erzähle. Wenn man aber sich auf den Gedanken einlässt und sich mal versucht, damit zu beschäftigen, auf kategorialer Ebene, was eine andere Form der Vergesellschaftung heißen kann, auf dieser kategorialen Ebene, dann muss man natürlich dann fragen, wo machen Unterschiede fest, was sind meine Dimensionen und so weiter. Das übliche wissenschaftliche Verfahren. Ja? Wenn man sich damit beschäftigt, dann kann man darauf kommen, behaupte ich, dass die Aufhebung eine ganz andere Form vollziehen kann. Natürlich geht es darum, die Kapitalherrschaft aufzuheben, aber es geht nicht nur darum, sondern es geht vor allen Dingen darum, eine andere Produktionsweise durchzusetzen. Und dann muss ich Bestimmungen für diese Produktionsweise entwickeln. Zwei Bestimmungen habe ich dort rangeschrieben: unmittelbar gesellschaftliche Produktion und eine Art von Vermittlung, die nicht mehr über ein gesellschaftliches Abstraktum funktioniert, über ein allgemein abstraktes, sondern über ein konkret allgemeines, der durch die konkreten Menschen und ihre Bedürfnisse repräsentiert wird. So, und jetzt müsstest du, ich spreche jetzt mit dir, aber ich glaube, es trifft viele, es müsste man, indem man das nicht gut findet, genau diese Bestimmung inhaltlich kritisieren, warum die falsch ist, wenn man sich auf die Diskussion einlässt. Wenn man sich nicht auf die Diskussion einlassen will, ist auch ein legitimer Standpunkt im Sinne von, das ist alles nur Auspinselei, dann hat man das Problem natürlich inhaltlich nicht mehr an der Backe. Aber ich würde euch vorschlagen, setzt euch mal damit inhaltlich auseinander, was ich hier sozusagen ja unter wahnsinnigem Zeitdruck nur in groben Schritten und vielleicht auch verbalen Übervereinfachungen versucht habe darzustellen, also sozusagen euch eine Idee zu geben, wie das funktionieren kann. So, jetzt kürzt sich das weg, das kürzt sich auch weg. Also deswegen Schluss, es ist natürlich keine moralische Forderung. Ich bin überhaupt ein ziemlicher Antimoralist, ich finde moralische Forderungen immer furchtbar. Und sie ist auch nicht idealistisch, sondern ich kann sie materialistisch begründen. Und das wäre aber durchzuführen, das ist jetzt nur eine Behauptung von mir. Ne? Deswegen sozusagen eine Einladung an sich nicht auf das Bilderverbot, wenn ich das so sagen darf, nicht auf das Bilderverbot einzulassen, sondern die Forderung von vielen Leuten, ja, was soll denn da anderes kommen, diese Forderung ernst zu nehmen und zu versuchen, eine freie Gesellschaft nicht auf dieser konkreten Ebene, wie fühle ich mich dann oder sowas, zu denken, sondern auf der Ebene von Kategorien. Anders geht's. Ja, also mein Grund hierher zu kommen, ist unter anderem der, zu sehen, was kritische Psychologie für Kategorien zur Verfügung stellt, das ist auch mein Kapitalismus als Aufhebbar zu denken. Wenn ich das tue, beschäftige ich mich also durchaus mit den bestehenden Verhältnissen, aber eben unter dem Gesichtspunkt, dass sie aufhebbar sind. Und ich versuche mal, doch vielleicht eine Brücke zu schlagen für diejenigen, die so wie ich in diesem Klassengegensatz denken und agieren, eigentlich die Frage völlig aus dem Blick verloren hatten, was das ursprüngliche Selbstverständnis ja auch war, dass es eigentlich um eine allgemeinmenschliche Emanzipation geht. Dass das aus dem Blick geriet, war nicht vorrangig eine Frage der intellektuellen Beschränktheit. Ich denke schon, dass ich nicht ganz blöde bin und mit mir, das waren Millionen, die das mal betrieben haben, sondern eine Frage, die also auch die viel Klügeren gesehen haben und die auch ein Dilemma formuliert haben. Beispiel, das vielleicht, das ist so ein Punkt, wo mir das sagen aufging. Vielleicht hilft es manch anderen auch. Der alte Engels, der wirklich sehr alte Engels, kurz vor seinem Tod, schreibt ein Kauski mit großer Hellsichtigkeit, dass die Auseinandersetzung, die da auf dem Balkan losgehen, wo die Serben, diese Viehdiebe von ihren Bergen unterkommen und einen eigenen Staat gründen wollen. Das könnte zu Auseinandersetzungen führen, die in einen Krieg münden. Engels war wirklich großer Realist. Und wenn dieser Krieg stattfindet, werden alle Proletarier Westeuropas sich auf die Seiten ihrer Nation, ihrer bürgerlich bestimmten Nation schlagen und die wunderbaren Möglichkeiten eines Sieges des Proletariats, unter anderem über Wahlen und über andere Dinge, die doch in überschaubarer Zeit gegeben sind, werden zu schlagen. Seine Schlussfolgerung also muss im Interesse dieses westeuropäischen Proletariats, das, wenn es dann gewonnen hat, natürlich auch die Serben befreit, aber diese müssen erbarmungslos niedergeschlagen werden, dass das nicht passiert. Wie der Engels das so schreibt, wird wieder schrieb, fiel ihm natürlich auf, er war redlich, dass er doch mal was anderes im Kopf hatte. Ne? Und sagt natürlich weiser, dass er als junge Leute von der allgemeinen menschlichen Emanzipation ausgeht. Was bedeutete die Emanzipation aller Klassen, die haben wir sind eingeschlossen von ihren Zwecken. Und dann der nächste Satz, der wirklich ein Dilemma ausdrückt, in dem er partiell bis heute noch steckt. Der nächste Satz ist, das ist abstrakt immer noch wahr. Das heißt, die innere Logik, inneres Gedankensystems Marx und Engels schließt das immer noch ein, dass es um allgemein menschliche Emanzipation eigentlich geht. Aber wer das vertritt, muss, ist ein Feind der Arbeiterbewegung, muss als solcher bekämpft werden. Das ist, der Engels stellt ein echtes Dilemma dar, was schon beschreibt, was dann erst richtig losgeht mit der Entwicklung dann nach 1917 und 1925, 30 und so weiter im Osten. Aber in der Praxis verschwand auch dieser Anspruch und löste sich auf dann in sozusagen den Einsatz für den sozialistischen Staat oder für die starke westliche Gewerkschaftsbewegung oder was auch immer. Und nun ist aber eine Situation zusammen dargestellt oder hat sich historisch entwickelt, wo der Widerspruch und dieser Gegensatz natürlich zwischen den Klassen weiter existiert, und wer da an einem Verhandlungstisch oder auf der Straße dem anderen gegenüber sitzt, der hat natürlich, der schließt den anderen nicht in seine Liebe ein. Völlig klar, völlig berechtigt. Aber der viel übergreifende Gegensatz, übrigens Lenin, von den Grundvorstellungen, Grundannahmen des Marxismus stehen die Interessen der Menschheit über denen des Proletariats. Der übergreifende Gegensatz hat sich inzwischen so entwickelt, dass der Gegensatz darin besteht, gesamte Menschheit mit all ihren Widersprüchen oder Kapitalverhältnis. Entweder bleibt das eine bestehen, geht das andere runter, oder man kriegt das Ganze los, und zwar sowohl die Proletarier als auch die Kapitalisten. Dafür hat Engels zu seiner Zeit, bezogen auf seine Verhältnisse, die von ihm überschaubaren Verhältnisse, keine Möglichkeit gesehen, sozusagen einen Schritt zu eröffnen oder zu gehen, wo diese ursprüngliche Vorstellung, dass das Kommunismus wäre, die Aufhebung der bestehenden Verhältnisse, nämlich der Kapitalverhältnisse, zusammen wirklich durchzusetzen. Heute, da würde ich jetzt nicht reden, könnte das zusammen anders sein. Und da ist die Frage dann tatsächlich, da bietet diese Begrifflichkeit restriktiv für allgemeine Handlungsfähigkeit für dich eine hervorragende Möglichkeit, das überhaupt auch denken zu können, bezogen auf entsprechende andere Verhältnisse, was der Stefan unten mit diesen zwei Begriffen darstellt. Zu viel, vielleicht hilft das als Brücke. Ich habe zwei Probleme. Ich glaube, das eine mit Moritz, das andere mit Stefan. Ich bin raus, oder? Ja, klar. Wir haben ein Problem. Also ein Problem habe ich tatsächlich auch mit dem Bilderverbot. Also da würde ich sagen, Stefan zustimmen, nur nicht so ungefähr in diesem Ableitungszusammenhang, nämlich weil ich glaube, dass sich Bilder darüber, wie eine nachkapitalistische Gesellschaft aussehen, doch irgendwie in welch abstrakter Form auch immer niederschlagen. Und ich finde so ein Bild auch in der GdP, auch gerade in diesem Begriff verallgemeinerte Handlungsfähigkeit, wo immer irgendwie unterstellt ist, es gäbe einen Zustand, wo sämtliche Partialinteressen im Allgemeininteresse auf eine Weise vermittelt ist, dass es irgendwie versöhnt wäre. Und es ist besonders bei der restriktiven Emotionalität und dann, was verallgemeinerte Emotionalität sein kann in einer Beziehung, wo wir das gleiche Ziel haben und dann geht es irgendwie viel besser und so, wo sozusagen die Vorstellung durchgestrichen ist, also wo sozusagen der Gedanke entwickelt wird, dass alle kleinen Probleme, die wir auch im Alltag miteinander haben, all die Streits, all die Konflikte irgendwie versöhnbar wären in einer nachkapitalistischen Gesellschaft. Und diesen Gedanken halte ich für gefährlich. Ich auch. Das Allgemeine. Und ich glaube, wenn man einmal anfängt, sich nur grob zu überlegen, wie könnte man eine befreite Gesellschaft, eine nachkapitalistische Gesellschaft organisieren, man ziemlich schnell drauf kommt, okay, da könnten Streitpunkte entstehen, und dann muss man sich nämlich Gedanken darüber machen, wie organisiert man denn die Vermittlung dieser Streitpunkte, also genau. Wie organisiert man auch gesellschaftlichen Streit, genau. um verschiedene Interessen. Und eben diese vollständige Denunzierung von Partialinteressen, die, die bei Holzkamp immer wieder durchscheinen in den Formulierungen, die finde ich gefährlich. Und deswegen finde ich sozusagen, zu sagen, wer hier sich über Organisationsweisen nachkapitalistischen Gesellschaften Gedanken macht, das wäre eine Privatspinnerei, da würde ich sagen, nee. Außerdem möchte ich nicht eine Revolution machen und am nächsten Tag mit 6 Milliarden Menschen zusammensitzen und mich dann fragen, wie machen wir das eigentlich jetzt? Deutlich vor mir, die Gefahr. Das zweite Problem habe ich hier bei deiner Ableitung mit der Kritik an der Personalisierung, weil ich denke, die geht zu weit. Klar ist eine Kritik wichtig daran, wenn man sagt, an kapitalistischen Verhältnissen hierzulande ist der Ackermann schuld, das ist natürlich Quatsch. Aber ich würde sagen, auch Kapitalistinnen und Kapitalisten stehen immer in der doppelten Möglichkeit. Das heißt, wenn ich Kapital zur Verfügung habe, habe ich doch auch die Möglichkeit, es zu versaufen, anstatt den Wert sich selbst verwerten zu lassen. Die Möglichkeit habe ich nicht, wenn ich Kapitalist bleibe. Ja, aber das ist ja eine Verwechslung zwischen, ich bin ja nicht gezwungen, Kapitalist zu werden. Und selbst wenn ich Kapitalist bin, kann ich jederzeit meine Firma verkaufen und mein Kapital sonst wo durchbringen. Ich kann es auch an andere Leute verteilen, wenn es mir Spaß macht. Das Gleiche würde ich sagen, bei dem, was du über die Opel-Streikenden gesagt hast, würde ich auch sagen, da kommt es ganz drauf an, was die Leute sich bei so einem Streik für Ziele setzen. Und wenn sie sich als Ziel setzen, den konkreten Standort zu retten, unter Absehung von anderen Standorten, dann verhalten sie sich eben nur nationalsolidarisch und nicht allgemein solidarisch. Aber es gab ja auch in Bochum Gruppen gegen Wehr ohne Grenzen, die genau das kritisiert haben und gesagt haben, wir müssen uns zusammen mit den Leuten in Antwerpen gemeinsam streiten. Also auch da ist sozusagen immer die Möglichkeit, sich zu den Zwängen in der Konkurrenz zu stehen, auch bewusst zu verhalten. Und das finde ich schwierig, dass es bei dir so partiell durchgestrichen ist. Ja. Ich finde es ein bisschen ärgerlich, dass ihr beide eigentlich nicht auf die Kritikpunkte eingeht. Und ich finde das nicht so eine konstruktive Diskussion, wollte ich einfach mal sagen. Es war heute im ersten Beitrag schon eigentlich auch interessiert zu diskutieren, okay, wie kann man mit dieser Kritik umgehen. Das hat mich stattgefunden und jetzt geht es halt auch so ein bisschen in die Richtung. Ich gehe schon damit um, ich habe eine andere Meinung, was soll ich machen? Ja, aber da kann man ein bisschen sachlicher argumentieren und weniger abwerten. Ich bewerte das nicht, aber ich halte es für falsch. Das ist doch eine einfache Position. Ja. Und zum Inhaltlichen denke ich, dass diese Begriffe bei Holzkamp ambivalent sind. Man kann immer sagen, das sind nur Analysekategorien, aber er selbst hat sie dadurch auch als Kampfbegriffe benutzt. Ich finde das besonders bei Ito-Oster-Kampf sehr stark, dass es Kampfbegriffe sind, gerade wenn sie erklärt, wie psychische Störungen zustande kommen. Das sind die Leute, die sich halt im restriktiven Modus sozusagen verhalten, die auf dieser Widerspruchsseite sind. Ich finde, das kann man schon auch finden, auch wenn man sagt, okay, die Widersprüche sind innerhalb. Es ist schon so, bei Instagram auf jeden Fall, dass die Widersprüche besonders stark sind im restriktiven Modus und dass daher sozusagen das nur sozusagen oder die Kleinbürger besonders prädestiniert sind, psychische Störungen zu entwickeln. Also schon Kampfbegriff und deshalb verstehe ich nicht, warum man da nicht drüber diskutieren kann, dass es diese beiden Lesarten bei Holzkamp und die ja auch beide nahe. Christian? Ich hatte nur vorher noch ein Problem mit diesem Widerspruch zwischen Lohnarbeit und Kapital, da wurden halt irgendwie so Widersprüche oder Interessengegensätze gemacht, genannt, die zugleich zu personellen Interessengegensätzen gemacht wurden. Und ich finde, das müsste man schon nochmal irgendwie auseinanderhalten, dass natürlich, das ist ja eine gewisse Form von Bedeutungsanalyse, wenn man sagt, ich analysiere Kapitalismus so und so, dass da strukturell dieser Interessengegensatz drin liegt. Und es ist die Frage, ob das aber auch von personalen Interessen daran festmacht, es gibt genug Gedankenformen wie Nationalismus oder so, da erscheint das, da gehen die Leute jetzt nicht hin und sagen, hier, ich will jetzt hier verdammt nochmal viel Geld, sondern sie es für sie subjektiv total vernünftig, darauf zu verzichten, wenn sie in so einer nationalistischen Standortkonkurrenz denken. Und ich habe manchmal den Eindruck, wenn man nicht so für den Widerspruch zwischen Lohnarbeit und Kapital oder Interessen gegensetzen redet, dass sie so vermischt mit ganz konkreten individuellen Interessen. Das ist ja natürlich ein psychologischer, das ist ja ein interessanter Punkt, wenn man das kritisiert, wo liegt eigentlich, welche Interessen haben konkret die einzelnen Leute oder welche Interessen geht man allgemein, scheint man aus der Struktur heraus abstrahieren zu können. Das war nur der eine. Ja, okay, ich hatte mich gemeldet. Leonie, ich wollte jetzt nochmal sagen, abwerten finde ich ehrlich gesagt, wenn ich mich sozusagen fusselig argumentiere und mir gesagt wird, ich argumentiere nicht. Das akzeptiere ich ehrlich gesagt nicht. Aber das ist natürlich, du kannst es trotzdem kritisch finden, was ich sage, aber das ist nicht so, dass ich nicht versuche, sozusagen Argumente zu formulieren. Eins davon möchte ich jetzt nochmal ein bisschen deutlicher machen. Ich finde, und das glaube ich, ist wirklich ein Problem, dass die Differenziertheit, in der zumindest in der Grundlegung die gesellschaftstheoretische Ebene einbezogen wird in Holzkamps Kategorienbildung, nicht in unserer Diskussion aufscheint. Und das hat Unterschiede, also da ist zum Beispiel, ich glaube, dass man das, ist jetzt mein Eindruck aus der Diskussion, dass sich das auch an einem Missverständnis des Antagonismusbegriffes zeigt. Weil der Antagonismusbegriff oder das, sozusagen der Antagonismus, der in der GdP bei der Gegenüberstellung von Arbeit und Kapital gemacht wird, ist der aus den Kapitalanalysen von Marx und nicht der aus dem Manifest. Nicht der, wo gesagt wird, die Arbeiterklasse hat keine anderen Interessen und wird sozusagen uns die Befreiung bringen, sondern ist der, in der sozusagen gesagt wird, Kapital und Arbeit sind einer der strukturellen Gegensätze, der sich immer wieder in anderen Formen empirisch sozusagen fixiert, andere Formen von empirischen Kompromissen findet, aber immer wieder das ist, was die Geschichte vorantreibt. Und zwar nicht im Sinne von, jetzt wird alles besser und so weiter, sondern aufgrund des andauernden sozusagen Gegeneinanderstehens und Kämpfens, untergründig, offen und unterschiedlichen Formen sozusagen, das ist ein Moment, wie Kapitalismus strukturiert ist. Und da können, also da ist sozusagen an diesem Punkt, um jetzt sozusagen, wenn wir schon auf der Ebene sind, auf diesen Punkt kommt man nicht, wenn man sagt, das sieht heute nicht mehr so aus. Das ist sozusagen eine andere Ebene. Abgesehen mal davon, dass ich glaube, dass das damals auch nicht so aussah. Und ich glaube, dass auch sozusagen der Verweis darauf, dass die Arbeiterklasse immanenter Teil und integrierter Teil des Kapitalismus ist, das ist ja genau die Aussage davon, dass ihr sozusagen dieser Widerspruch in einem dieser Pole von innen zugänglich ist, dass sie gar nicht anders kann, als den andauernd reproduzieren. Und der einzige Punkt sozusagen, in dem diese Sache mit der Überwindungsfähigkeit sozusagen auftaucht, ist, dass sie vom Potenzial, weil sie integriert ist in den ins Kapitalverhältnis, vom Potenzial her die Möglichkeit hat, das zu unterbrechen. Weil die Arbeit das ist, was den Mehrwert schafft. Wenn du aufhörst damit, dann gibt es da sozusagen von der Potenz her natürlich eine Machtposition. Aber das heißt nicht, dass sie ausgeführt wird, das heißt nicht, dass sie politisch übersetzt wird, das heißt nicht, dass sie realisiert wird. Aber wegen dieser Machtposition gibt es überhaupt die Verhandlung. Wenn es die Machtposition nicht gäbe, würde das Kapital einfach sagen, folgendermaßen läuft es. Abgesehen mal davon, dass das jetzt, also das ist ein bisschen vereinfacht gesprochen. Aber das ist der Punkt sozusagen. Wegen der Integration gibt es die Machtposition und die Machtposition lässt aufscheinen, dass es eine Veränderungsmöglichkeit gibt. Sonst gäbe es sie nicht. Innerhalb oder transformativ? Das ist sozusagen der Gegensatz, den du immer aufmachst. Das habe ich ja jetzt mal gerade meinen Punkt. Trifft es nicht, weil es innerhalb ist, ist es potenziell transformativ. Das ist der. Verstehe ich nicht. Kannst du das andere tun? Ja, weil das ist das, was ich versucht habe zu sagen, dass die Arbeiterklasse als analytische Kategorie, jetzt nicht der IG Metall-Chef, sozusagen die Arbeit, um das mal in diesen Form, also ist ein Pol der Widersprüche, in der sich der Kapitalismus bewegt. Ihre Mächtigkeit und die liegt darin, dass sie die einzige Ware ist, die Mehrwert schafft und die damit sozusagen die Verwertung von Wert vorantreibt. Gäbe es keinen Mehrwert, gäbe es auch nichts weiter zu mehr verwerten. So. Das Ausmaß der Ausbeutung, die Mehrwertproduktion wird andauernd gestritten im Kapitalismus, offen, verdeckt, in Rechtsform, in wilden Streiks oder auch in Niederlagen. Aber es ist sozusagen eine andauernde Auseinandersetzung und Punkt. Ich weiß nicht, deutlicher kann ich es nicht machen, sozusagen, weil die Arbeiterklasse ein notwendiger Pol dieses Widerspruchs ist, ohne den das nicht vorangehen würde, hat sie im Prinzip sozusagen eine Mächtigkeit, die darin liegt, sozusagen, dass sie sich sozusagen die Formen, in denen sie produziert, aneignen kann und sozusagen den Widerspruch von sie produziert sozusagen als einzige reichtumschaffende Kraft, aber unter Bedingungen, die von die anderen Menschen gehören oder anderen, die ihnen sozusagen nicht verfügbar sind, dass sie den sozusagen potenziell aufhören kann, weil sie das ja alle schon haben, weil sie wissen, wie man produziert und weil sie und so weiter und so weiter. Also ich kann es gerne nochmal ausführen, aber ich will jetzt nicht, ich hoffe, dass es so ein bisschen klar geworden ist. Und noch ein anderer Punkt sozusagen, ich finde, dass die Unterscheidung von Gesellschaftstheorie und den kritisch-psychologischen, analytischen Kategorien auch bei uns andauernd nicht durchgehalten wird. Ich würde euch in gewisser Weise zustimmen, was die Sache mit dem Bilderverbot angeht. Es kann strategisch sinnvoll sein, in politischen Diskussionen sozusagen mal so eine Skizze zu machen, wie übrigens Gesellschaft aussehen könnte, wenn die Leute mal sagen, das funktioniert ja sowieso alles nicht. Das ist aber, hat überhaupt nichts zu tun mit der Frage, was der analytische Kraft des Pols für allgemeine Handlungsfähigkeit dieses Begriffes ist. Und deshalb ist es in dem Zusammenhang, finde ich, kein Argument. Und das bedeutet aber genau, dass man sozusagen die gesellschaftstheoretische oder politische Dimension sozusagen in der Argumentation trennt von der Funktion, die diese Begriffe für die Aufklärung subjektiven Leidens und subjektiver Probleme hat. Wir reden hier über einzelne Menschen und das ist der nächste Punkt sozusagen des Ausweitens des Geltungsbereiches. Die Selbstfeindschaft des Proletariats ist kritisch-psychologisch nicht zu diskutieren. Das ist nicht der Punkt. Das ist eine gesellschaftstheoretische Argumentation und das ist sozusagen, finde ich, unzulässige Ausweitung des Geltungsbereichs von Begriffen, die dafür da sind, subjektiv psychische Probleme sozusagen aufzuweisen oder selbst aufzuklären, wenn man sagt, ja, so ist das halt mit der Selbstfeindschaft im Proletariat. Das Punkt, glaube ich. Ach so, Kampfbegriffe bei Osterkamp. Meines Erachtens sind es, also offensichtlich wurden Kampfpositionen formuliert, meines Erachtens sind die zu, sagen wir, 92% aus der Vorwende zur Subjektwissenschaft, also sozusagen in den Motivationsbänden, in Individuum und Gesellschaft und Individuum und Organisation zum Teil, das gibt es, aber das macht ja das konzeptionelle Argument nicht weg, dass sozusagen auch es auch kritische, unter den kritischen Psychologinnen und Psychologen manchmal Punkte gab, in denen Leute irgendwie konzeptionell schiefliegend oder in der Hitze des Gefechts, warum auch immer, sozusagen diese Position anders verwandt haben, als sie aber jetzt wirklich mal in der GdP steht es meines Erachtens nicht, wenn auch da sozusagen komische Positionen zum Teil zur ihr weißt schon, Sozialismus und so weiter stehen. Und das allerletzte, was ich noch sagen wollte, war zu Martin mit den Versöhnungsvorstellungen. Das ist, kann man auch nur als Versöhnungsvorstellung meines Erachtens lesen, wenn man die analytische Dimension sozusagen ausblendet. Weil der, also gerade bei der Emotionalität, und das finde ich ist tatsächlich ganz interessant sozusagen, das sind ja nicht, das ist kein Erlösungsversprechen, wenn ihr erstmal da drüben seid, dann werdet ihr euch den ganzen Tag so fühlen, sondern das Interessante ist doch, dass man merkt, das ist sozusagen im Handgemenge, in den Widersprüchen gibt es manchmal ein Aufblitzen von anderen Möglichkeiten und das versucht er sozusagen denkbar zu halten vor dem Hintergrund, dass es ja, um es mal zum Alltagsbeispiel zu nehmen, bei uns kaum noch möglich ist, über Beziehungen zu sprechen, jenseits von Investitionen, Punkte rechnen und gibst du mir, so gebe ich dir. Also sozusagen, das ist das im Unterschied zu diesem sich Durchsetzen von kapitalistischen Verwertungsvorstellungen bis in die intimsten Poren einer intimen Beziehung hinein, dass sozusagen die hin und wieder man spüren kann, dass wenn man in anderen Kontexten einen anderen Weg findet, zusammen zu sein und zusammen was zu wollen, dass sich das anders anfühlt. Und das ist, glaube ich, alles, was da drin steht, sozusagen. Und dass man versuchen kann, sozusagen dieses Gemisch, was ja ganz oft dann vorliegt, also keine Ahnung, wahrscheinlich fühlen auch die oder fühlten die Leute, die Ärzte, die in den 60er Jahren alle mit ihrer Sekretärin geschlafen haben, auch irgendwie immer mal so ein kurzes Aufblitzen vom gemeinsamen Projekt. Aber es trägt halt nicht so weit wahrscheinlich, ist brüchig durch andere Vorstellungen sozusagen. Und das finde ich ist dann, ist was man versuchen kann, mittels dieser Begriffe für sich zu klären und das ist ja schon mal was. Punkt. Ja, ich sag jetzt mal, jetzt ist Volker, heißt du, ne? Du, dann Eckert, Entschuldigung. Morus, Imke, Jana, Stefan. Und ich sage noch ganz kurz, es ist jetzt, weil die Uhr geht nämlich falsch, es ist jetzt 17 nach 6. Das heißt so, halt machen wir Schluss. Okay. Ohne A. Mit Y. Nein, einfach Jan. J-A-N. Gut. Die Wunde ist gerade in deinem zweiten Punkt schon genannt worden, wozu ich mich auch hinreden wollte. Das lag vielleicht auch ein bisschen an der verkürzten Darstellung. Ich hatte das Papier auch nicht so, wie man aus einer Gesellschaftstheorie nicht eine Subjekttheorie, eine Psychologie sozusagen ableiten kann. So kann man auch nicht, meine ich, aus Kategorien der kritischen Psychologie etwas ableiten, sozusagen für den politischen Kampf oder für die Gesellschaftstheorie. Das wäre, diese Verhältnisse sind heute früh genauer bezeichnet worden. Es ist eine Schwierigkeit, weil natürlich alles mit allem zusammenhängt. Aber aus systematischen Gründen ist es ganz wichtig, dass man genau diese Theorien und Ebenen auch auseinanderhält. Gerade man den nützlichen Begriff, aber den Hilfsbegriff Hilfswissenschaft für eine andere Wissenschaft, das sagt nicht sehr viel mehr, aber die stehen in einem bestimmten Verhältnis, das dann, wenn man aus einer Perspektive diskutiert, auch so lassen muss. Zum Duktus, wie du das Wort genannt hast, wollte ich noch sagen, es müsste auch noch mehr möglich sein, einen guten Gedanken, der von einem der Urväter stammt, von Marx oder Holzkamp, auch als guten Gedanken so sagen zu können, egal was die irgendwo geschrieben haben. Los. Ja, erstmal nur persönlich vorweg, also es wundert mich sehr, mit dem Vorwurf konfrontiert zu sein, ich hätte mich auf die Kritik nicht eingelassen. Ich habe ihm ein Papier zu seinem Papier geschrieben, ich habe 43 Fußnoten zu ihm gemacht, habe mich damit auseinandergesetzt. Ich habe mich beispielsweise auf diese Zirkulationsfrage Zirkularitätsfrage eingelassen. Also wundert mich, dass sozusagen bei bestimmten Auseinandersetzungen Differenzen nicht ausgeräumt werden. Das ist das Wesen solcher Auseinandersetzungen, das kann natürlich sein. Aber solche verstehe ich nicht. Ich halte die Kategorie des Bilderverbots in dem Zusammenhang für vollkommen unangemessen, weil das bezieht sich auf das jüdische Bilderverbot. Und das hat mit der Frage, ob man sozusagen Utopien quasi inhaltlich bestimmt, bevor die Situation da ist, nicht das Geringste zu tun. Die Argumentation von Adorno zu sagen, dass man sozusagen das nicht vorher tut, weil das nämlich dann normativ wird und dass das aus der Erfahrung eben dieses Sozialismus heraus formuliert worden ist und dass das Reich der Freiheit sozusagen nicht vorher bestimmt werden kann, genau wie Engels. Als es um die Frage ging, was für eine Sexualität werden denn eigentlich die Leute im Sozialismus haben, hat er ja antwortet, das werden die entscheiden, wenn es soweit ist. Punkt. Punkt um. Punkt. Das war die englische Auffassung zum Vögeln im Sozialismus. Das ist sozusagen, das hat das Problem sehr. Der zweite generelle Punkt, um es nochmal zuzuspitzen, ich glaube, dass das alles keine psychologischen Aussagen sind. So gut wie keine. Das ist eine in die Psychologie hineinprojizierte gesellschaftstheoretische Auseinandersetzung, die mit kritischer Psychologie einfach nichts zu tun hat. Das ist mein zentrales Problem. Das sind keine psychologischen Aussagen. Man kann, was man diskutieren muss, was bedeutet es für die kritische Psychologie, wenn man so denkt. Aber es ist nicht kritische Psychologie. Das ist nicht die Frage von Handlungsfähigkeit. Sondern das sind theoretische Dimensionen, mit denen man sich auseinandersetzen kann. Das kann man auch gerne machen. Aber man muss es unterscheiden. Beschäftige ich mich mit Psychologie, mit individuumsbezogenen, subjektwissenschaftlichen Aussagen oder geht es mir um bestimmte Produktionsweisen? Und die kritische Psychologie ist der Versuch, genau das zu trennen. Und was da passiert hat, ein bisschen mit dem zu tun, was ich heute Morgen als die Kinderkrankheit der kritischen Psychologie bezogen habe. Die kann ja auch eine Alterskrankheit werden. Aber das ist, sozusagen, ich halte das einfach für falsch. Das ist nicht die Ebene der kritischen Psychologie. So, und da, das werde ich auch jetzt weiter vertreten, weil das meine Auffassung ist. Genauso diese Frage, ich habe von dem Identitätsbegriff, den du mit der gesellschaftlichen Natur bringst, einfach nichts. Weil der zentrale Punkt, den Holzkamp in der Ironie und der Psychologie, und das ist meines Erachtens eines der echten Highlights dieses Buches, ist das der Punkt der gesamtgesellschaftlichen Vermitteltheit, wo der absolut zentrale Punkt sozusagen die kategoriale Trennung von objektiven und subjektiven Notwendigkeiten ist. Und die spezifische Differenz, die Kritik an kollektiven Subjekten, die Kritik an Einsichten und Notwendigkeiten, all diese Sachen, das gehört für mich zum Kernbestand der kritischen Psychologie und das wird aufgeweicht, wenn man damit so einen Identitätsbegriff operiert, wie auch immer man ihn fasst. Ich halte das für sozusagen kritisch-psychologisch problematisch. Und da haben wir eben dann offensichtlich verschiedene Auffassungen. Ich halte auch diese Frage mit der Exklusions- und Inklusionslogik, ehrlich gesagt, für ein bisschen formalistisch. Dass die Durchsetzung, ich finde diese verallgemeinerte Handlungsfähigkeit wegen dieses Begriffes hochgradig problematisch, das ist Geschichtsphilosophie, steckt da drin, aber sozusagen diese Frage Exklusion, Inklusionslogik ist übrigens auch wieder keine kritisch-psychologische Frage, aber ich will da vorhin raus. Ich halte das in gewisser Weise für formalistisch, weil natürlich die Durchsetzung auch durchaus im Prinzip verallgemeinerbarer Interessen auf Kosten bestimmter privilegierter Gruppen geht. Und ich kenne keine Umwälzung der Gesellschaft, revolutionäre Umwälzung, jedenfalls bisher, wo es nicht sozusagen auf Kosten einer Gruppe ging. Die französische Revolution mit Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Brüderlichkeit sagen wir lieber mal Solidarität, weil da die Frauen ausgeschlossen sind, das wissen wir ja alle. Und so, das sind aber Sachen, die natürlich durchgesetzt worden sind in Unterdrückung von bestimmten Klassenpositionen, von bestimmten Leuten, Enthauptung von Leuten, nachher mit Terror und, was nicht so besonders schön ist, was auch sich möglicherweise anders hätte laufen können, das bin ich jetzt ein bisschen überfordert, aber es gibt ja so Markov und so, es gibt ja nun schöne marxistische Analysen französischer Revolution, aber ein bisschen 20 Jahre, dass ich mich damit beschäftigt habe, aber das sozusagen das Durchsetzen auch, klar, in gewisser, also jedenfalls tendenziell verallgemeinerbarer Interessen, also auch bestimmter Befreiungsperspektive, in kämpferischer Durchsetzung mit anderen Leuten, die das nicht wollen, passiert. Deswegen würde ich nicht sagen, dass das deswegen nur Partialinteressen sind oder die problematisch sind. Wenn ich eine gesellschaftliche Bewegung hinkriege, die darauf hinausläuft, dass Juden, Zigeuner, wer auch immer, nicht mehr umgebracht werden, dann geht das auf Kosten der Leute, die das gerne wollen. Und dann werden deren Interessen eingeschränkt. Und trotzdem halte ich das für partiell, nicht für partiell, halte ich das sozusagen für eine verallgemeinerbare Position. Aber die gesellschaftlichen Widersprüche sind so, dass ich diese humane Perspektive praktisch nur auch gegen andere durchsetzen kann. Auch das sind sozusagen Überlegungen, die ich jetzt sozusagen in gesellschaftlicher Hinsicht anstelle, die für mich natürlich auch ein Instrument, also Nachdenkinstrument sein können, beteilige ich mich an solchen Sachen oder nicht, hindere ich bestimmte Leute daran, Asylheime anzuziehen, obwohl die eigentlich ganz gerne machen würden. Aber das sind dann sozusagen gesellschaftstheoretische Überlegungen, die ich für mich in einer Reflexion, die man von mir als kritisch-psychologisch nennen kann, für mich verwenden kann, aber es ist nicht kritische Psychologie. Und das ist offenbar wirklich ein deutlicher Unterschied, dass du mit diesen Dingen, die man ja diskutieren kann, so tust, als sei das Psychologie. Ist es aber nicht. Entschuldigung. Okay, also Moritz hat mir einen Teil meiner ersten Beiträge schon vorweggenommen, den Begriffen, die da gar nicht hingehören. Und ich finde auch, dass Christina und Moritz schon ganz zu Anfang hinreichend klar gemacht haben, warum das mit der linken Seite und der rechten Seite gar nicht funktionieren können. Was mich beschäftigt, seit ich diesmal auf der Ferienuni bin, ist, wie viel mit dem restriktiven versus verallgemeinerte Atmungsfähigkeit schiefgeht. Dass ich gestern sozusagen allein in der Diskussion 10-mal gezählt habe, inklusive eines Podiumsbeitrages, was mich sehr nachdenklich, also, weil ich mich mit Christoph auch natürlich darüber unterhalten habe, warum geht so ein wunderbares Handwerkszeug, ne, das habe ich, das kann ich mir unter den Arm klängen und damit kann ich dann in meiner Praxis arbeiten. Wieso kommt das in der Praxis nicht an? Wieso geht so viel damit schief? Und ich finde, also das ist für mich, für meinen Ferienuni-Besuch, einfach für mich im Moment die wichtigste Frage. Und du hast gesagt, Moritz, dass es möglicherweise viel damit zu tun hat, wie diese Begriffe angereichert sind oder eben nicht angereichert, sondern vorgegriffen bestimmt und so weiter. Aber als Christina das mit dem Antagonismus auch nochmal, finde ich sehr schön, versucht hat, auch das, ein Verhältnisbegriff, eine analytische Kategorie. Ich bleibe dabei, wie schon seit Jahren, also ich kann das, glaube ich, nicht sprachlich noch nicht richtig fassen, aber irgendwie, finde ich, geht es vielleicht nicht nur um die Worte, sondern um das Denken. Also, weil es immer wieder in dieses Konkrete, immer wieder da rein verrutscht. Ja? So, also das ist einfach nur von mir, das ist das, was mich beschäftigt. Stefan. Okay, jetzt kamen irre viele Sachen. Vielleicht zu dir, Christina. Arbeit schafft Wert, Mehrwert, Arbeiterklasse kann es unterbrechen, hat deswegen die Mächtigkeit, es gibt andauernde Auseinandersetzungen und so weiter. Total d'accord. Das ist nicht die Frage. Die Frage fängt da an, wo du sagst, die Mächtigkeit, sich die Form, in denen sie produziert, anzueignen. Ich hoffe, ich habe das Zitat einigermaßen deutlich mitgeschrieben. Die besitzt sie. Sich die Form anzueignen, in der sie produziert. Aber es geht genau darum, die Form, in der produziert wird, eben nicht anzueignen und dann auch nur in dieser Form weiter produzieren zu können. Damit ist nämlich nichts gewonnen. Sondern es geht darum, diese Form der Produktion, nämlich der Warenproduktion, aufzuheben. Das ist ja klar, ich wollte nicht die Form reproduzieren, sondern ich wollte, dass sie sich die Mittel und so weiter. Aber das Problem ist, genau das denken zu können, wenn die Arbeiterklasse sich, das ist ja die berühmte Eigentumsfrage, nicht die Eigentum, sondern Produktionsmittel dann aneignet und so weiter, was macht sie dann damit? Sie kann, und das war das historische Problem, sie kann dann diese Produktionsmittel nur in der Art und Weise anwenden, wozu diese Produktionsmittel in der sozialen Form, in der sie funktionierten, auch geschaffen wurden. Das ist das Problem, dass sie, auch wenn sie die Macht hat, was man zum Beispiel bei Fabrikbesetzungen und so weiter sehr schön studieren kann, wenn eine Fabrik besetzt ist und der Boss weg ist und so weiter, das bringt leider nicht viel, weil die Arbeitenden dann die ganzen Zwänge, unter denen sie steht, leider selber exekutieren müssen. Sie können dann zwar intern, und das hat der Realsozialismus gemacht, und dabei hat er auch viel erreicht, sie können dann zwar intern sagen, wir investieren das jetzt nicht mehr in eine verbesserte Produktionsmittel, die wir vielleicht sowieso nicht kriegen auf dem Weltmarkt, sondern stecken das in Kindergärten. Das ist eine politische Entscheidung, die kann man machen. Aber was sie nicht gemacht haben, ist, die Warenproduktion zu beenden, weil sie das auch nicht konnten, glaube ich. Und diese Frage, wie können wir die Art und Weise dieser Produktion, die über diese Mechanismen des Kapitalismus vermittelt ist, die dann im Realsozialismus aus meiner Sicht eben dann staatlich organisiert wurden, wie kann man die insgesamt aufheben? Diese Frage lässt sich meiner Meinung nach nicht beantworten über diese Konstruktion des Klassenantagonismus, wo sich eine Seite dann durchsetzt. Okay, das ist einfach eine unterschiedliche Auffassung. Ich habe nicht von Selbstfeindschaft und Proletariat gesprochen. Nee. Ja. Okay. Gefahr der Normativität. Okay, es gibt die Gefahr der Normativität. Gut, diese Gefahr der Normativität muss man als Gefahr der Normativität behandeln. Es gibt auch die Gefahr des Nicht-Darüber-Nachdenkens und kurzschlüssig auf die alten, überkommenen Kategorien zu setzen, weil sie natürlich auch viel vertrauter sind. Weil das, was ich da so versucht habe zu skizzieren, ist natürlich total unausgearbeitet und kann man natürlich auch, sage ich jetzt mal, relativ leicht vor dem bekannten Hintergrund kritisieren. Aber meiner Meinung nach brauchen wir ein Nachdenken über andere Formen der Vergesellschaftung, weil wenn wir das nicht tun, rutschen wir in die Gefahr rein, die ich versucht habe eben zu beschreiben. Wir eignen uns nur die Mittel an und reproduzieren in der gleichen Art und Weise unsere Lebensbedingungen zu produzieren, nämlich über Marktwert und so weiter, über die alte Logik. Wenn wir aber eine Vorstellung davon entwickeln, und zwar auf kategorialer Ebene, nicht auf Bilderebene, auf kategorialer Ebene, wie eine gesellschaftliche Vermittlung der Produktion anders vermittelt werden kann als über Wert, Markt etc., wenn wir das entwickeln, dann haben wir auch eine sozusagen, dann können wir die Frage nach der Transformation von dem Punkt A nach Punkt B überhaupt erst stellen. Diese Frage ist nämlich jetzt gar nicht stellbar, sondern die Frage der anderen gesellschaftlichen Vermittlung wird einfach in die Zukunft verschoben mit dem Argument, wir wollen keine Normen setzen, keine nicht normativ sein. Das Argument mit der Nicht-Normativität, das Problem, das sehe ich, aber trotzdem finde ich das ein Ausweichen, ein Weggehen vor der Notwendigkeit, uns konkret damit zu beschäftigen, was denn die Alternativen sind, auf dieser allgemeinen Ebene. Exklusion, Inklusion, formalistisch, habe ich nicht verstanden, aber mit der Französischen Revolution nochmal, ja? Was ist denn da passiert bei der Französischen Revolution? Da wurden ja nun nicht allgemein emanzipatorische Verhältnisse durchgesetzt, sondern da wurden Klassenverhältnisse, andere Klassenverhältnisse durchgesetzt. Und insofern ist die Methoden, die da angewendet werden, voll kompatibel zu dem, was dann rausgekommen ist. Die standen nicht im Widerspruch. sondern es wurden die Einpaarzahlverhältnisse, wenn man so will, in andere transformiert mit anderen Widersprüchen. Deswegen finde ich, kann man das mit der Französischen Revolution schlecht vergleichen, sondern das Problem, vor dem wir stehen, ist, dass die gesellschaftliche Transformation, vor der wir jetzt stehen, wenn man das mal so sagen kann, die ist qualitativ eine andere als die zwischen Feudalismus und Kapitalismus. Und stellt damit auch andere Herausforderungen an so ein Transformationskonzept und Denken. Fertig? Okay, vielen Dank. Ich wollte nur einen Satz, weil es direkt an mich gewendet hat, sagen, also das ist ein bisschen ein Trick, ne? Wenn du so tust, als ob ich gesagt hätte, dass es nur darum geht, eine Fabrik sich anzueignen. Weil der Witz ist ja sozusagen auch das mit dem Antagonismusbegriff in gewisser Weise angelegt, dass natürlich die Befreiung eine allgemeine Sache, das war eigentlich dein Punkt. Und insofern ist sozusagen, dass angeeignete Fabriken hinterher nur Warenproduktion machen, weil die Hegemonie des Marktes weltweit nicht gebrochen ist, ist ja kein Gegenargument dagegen eigentlich. Aber war zumindest auch nicht das, was ich gemeint habe. Schön, dass ihr so lange durchgehalten habt und schönen Abend.